Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe 2021. Ich muss eine Sache vorweg schicken. Diese Ausgabe klingt leider ein bisschen anders als sonst. Die Qualität ist ein bisschen schlechter. Dadurch, dass wir natürlich aufgrund von Corona uns nicht getroffen haben, sondern das Ganze übers Internet aufgenommen haben und wir auch nicht beide das gleiche Equipment haben. Dementsprechend klingt das jetzt ein bisschen anders, aber ich wünsche trotzdem viel Spaß mit dem Jahresrückblick auf 2020, was Filme und Serien angeht. Herzlich willkommen zu einem neuen Toffhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot das Beste und Schlechteste aus dem wunderschönen Jahr 2020. Und wieder zu Gast, wie jedes Jahr, traditionell. Der Tobi. Nicht mehr beide Tobis. Einen hat es zerbröselt. Nein, nicht in Corona. Der ist einfach nur filmisch, glaube ich, ganz woanders mittlerweile. Ich meine, wir haben alle nicht viel im Kino geguckt letztes Jahr. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Das ist uns allen klar. Aber ja, Tobi, dementsprechend willkommen. Lass uns über dieses sehr andere Kino- und Filmjahr sprechen. Das ist sehr anderes Kino, ja. Ja. Ja, also wie gesagt, dadurch, dass natürlich Anfang des Jahres konnte man noch ins Kino gehen. Ab März war dann Schluss. Im Sommer ging es dann nochmal irgendwie weiter, dann konnte man nochmal aufsperren und dann war wieder Ende irgendwie, glaube ich, jetzt was, Anfang November war dann spätestens Ende wieder überall. Und dementsprechend war das ja auch für die Hörer natürlich aus Podcast-Sicht sowieso schon eine andere Situation. Ich meine, das habe ich das Jahr über mitbekommen. Ich habe eben viele alte Sachen mal gemacht, was ja theoretisch sowieso die Idee des Podcasts war, einfach Sachen zu empfehlen, die man mag. Und es hat sich dann eher so dahin entwickelt, die aktuellen Sachen immer zu behandeln. Aber klassisch in diesem Jahresrückblick behandeln wir natürlich die aktuellen Sachen, die aus dem Jahr sind. Und ich habe dich ja eben extra auch vorher gebeten, dass wir vielleicht doch trotzdem ein bisschen darüber reden, was wir uns in diesem, ja, Quarantänejahr, nenne ich es jetzt mal, Ja. was wir noch so nachgeholt haben oder was wir vielleicht geguckt haben, was wir lange immer schon vorhatten. Und endlich hatte man, so blöd es klingt, endlich hatte man die Zeit, das nachzuholen. Ja, wir haben, glaube ich, immer kein System. Ich habe Ja. natürlich wieder so meine Liste der besten und der schlechtesten Sachen und der Sachen, die ich gern zumindest erwähnt haben möchte, auch wenn sie nicht zu den absoluten Highlights gehören. Ja, also ich Ja. habe dieses Jahr nicht mal eine Top-Liste, weil Ja, so krass. viel wollte ich eigentlich sehen, aber dass halt dann verschoben worden ist oder nicht ging, deswegen. Ja. Ja, nur zur Info für alle, wir sind natürlich nicht am selben Ort, wir machen das natürlich alles Corona-konform, denn dementsprechend hört man es, glaube ich, auch ein bisschen, du bist bei dir zu Hause mit dem Laptop. Ich finde, es klingt eigentlich ganz okay, aber für alle, ja, Sound, wie sagt man denn da, Nazis, keine Ahnung, die so richtig hart auf den geilsten Sound stehen, die leiden jetzt vielleicht ein bisschen, aber es ließ sich nicht anders machen. Naja, wenn Sie Und meine schöne Stimme hören, dann ist das auch wieder okay. ich glaube auch, du machst da viel mit deiner sonorischen, tiefen Stimme, machst du da schon viel wett. Ja, ich auch. Also ich würde einfach anfangen mit den Sachen, die ich zumindest am Anfang des Jahres noch im Kino sehen konnte. Und was ich ja immer, ich meine, ich glaube, es geht dir ähnlich. Es sind beide, glaube ich, Leute, die gerne so ein bisschen die Award-Filme auch sehen. Da sind schon auch immer ein paar Sachen dabei, die man mag. Und die kommen ja Gott sei Dank bei uns in Deutschland immer alle so Januar, Februar raus. Und dementsprechend mussten wir da, glaube ich, auch gar nicht auf so viel verzichten zum Großteil. Also jetzt natürlich gegen Ende des Jahres wären wieder welche gekommen. Aber ja, also ich fange einfach mal an und du kannst ja irgendwo einhaken, wenn du sagst, dann möchtest du mehr zu sagen. Ja. Zu was ich, glaube ich, keine Kritik gemacht habe und auch nicht groß erwähnt habe eventuell, war Knives Out von Ryan Johnson. Der kam wirklich ganz, ganz nah am Jahresanfang raus. Ja. Ich glaube, wir hatten eine Premiere an Silvester sogar noch und dann regulär lief er erst im Januar im Kino. Es war Und ja. sehr, sehr spaßiger Film auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Ja. Fall eins meiner Highlights dieses Jahr. Für mich auch. Ist auch der einzige Film, den ich dann zweimal dieses Jahr gesehen habe. Ich habe ihn dann nochmal mit Freunden geguckt, als er dann rauskam, auf On Demand, habe ich nochmal angeschaut und mochte ihn sogar beim zweiten Mal mehr, weil ich nochmal mehr wusste, worauf ich mich einstelle, was das ist. Ja. Und es ist tatsächlich meine Lieblingsperformance von Daniel Craig, glaube ich. Ich glaube, das ist meine Lieblingsrolle von ihm jetzt. Es hat auch viel damit zu tun, glaube ich, wenn man es im Original sieht, weil, also was auch immer er da für einen Akzent bringt, ich kann es dir Ja. nicht sagen, aber es klingt so übelst lustig. Ich find bei diesem Film, wenn man den anschaut, man merkt einfach, wie sehr die Leute auf diesen Film Bock haben, die da Ja. mitgemacht haben. Es ist einfach ein Film, die Leute haben da Spaß, glaube ich, einfach am Set gehabt. Und das merkt man dem Film einfach auch an. Ja, vor allem find ich, spricht es auch Rian Johnson frei, den so viele wegen Episode 8 rumgehatet haben. Ich glaube, da bist du ja relativ neutral, was Star Wars angeht. Aber mein Gott, was der Mann sich die letzten Jahre anhören musste. Und eben hat dann einfach souverän weiter den nächsten Film gemacht, richtig abgeliefert. Der wurde dann auch richtig, es hat mich auch für ihn einfach gefreut, dass der richtig gefeiert wurde, der Film. Ja. Weil ich halte den für einen sehr interessanten Filmemacher. Absolut. Und ja, deswegen habe ich es ihm so, ich habe es ihm so gegönnt, dass er einen Mainstream-Hit auch damit hatte und dass der Film gut ankam. Und ich glaube, es ist sogar ein zweiter Teil geplant mittlerweile. Er will da so ein Franchise irgendwie draus machen. Was man halt scheinbar. Irgendwie mit Daniel Craigs Figur, die er da, der dann immer irgendwelche Fälle übernimmt. Ja. Ich meine, ich bin auch nicht immer der Fan von diesen Sequels und so, aber ich gönne es ihm einfach diesen Erfolg, weil ich schon ein bisschen Sorge hatte, dass der so zerrissen wird von diesen Star-Wars-Hardcore-Fans, dass der arme Mann vielleicht nie wieder einen Job kriegt, obwohl er einfach der Einzige war, der sich was getraut hat, mit Star Wars anzustellen. Ich fand auch, kurz zu Star Wars, also ich bin kein großer Star-Wars-Fan. Ich habe jetzt alle Filme vielleicht einmal, maximal zweimal gesehen. Ja. Ich mochte den Rian Johnson-Film lieber als die zwei Abrams-Teile. Weil auf jeden Fall, was kommt aber das ist ein Running Gag, dass ich darauf immer zurückkomme. Aber ja, mir ging es ja auf jeden Fall so. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ja. Und Rian Johnson hat ja auch vorher mit Breaking Bad ein paar coole Folgen auch dort Regie geführt. Und Looper war ja auch von ihm und so. Also er macht auf jeden Fall interessante Filme. Die sind zwar nicht immer alle deswegen perfekt oder absolute Meisterwerke, aber man merkt hier einfach, dass jemand eben Bock auf Filme machen hat und auch so wirklich seine eigenen Geschichten erzählt und dann seinen zumindest mit seinem eigenen Spin. Und Knives Out, Wie hieß sein erster Film mit... Brick, war das Brick? Ist das? Ja. Genau, den fand ich auch großartig. Und der hat mich auch ein bisschen an Knives Out erinnert, mit diesem Detektiv-Ding. Mhm. Einfach den habe ich immer noch nicht gesehen. Das ist so ein klassischer Film, der seit Jahren auf meiner Liste steht und ich habe ihn immer noch nicht geguckt. Den kann man super unterhaltsam, aber auch ein bisschen dunkel, aber echt richtig gut. Sehr, sehr unterhaltsam. Lohnt sich auch, den nachzuholen. Ja, dementsprechend den einfach so mal am Rande. Das ist einfach ein schöner, lockerer Film, der einfach richtig Spaß gemacht hat und deswegen auch mal ein Highlight war für mich, weil es muss nicht immer irgendwie das schwere, komplexe, diepe Zeug sein, sondern ein Film kann auch einfach richtig gut gemacht sein, wenn er eine lockere und unterhaltsame Geschichte erzählt. Ja. Ganz im Kontrast dazu, sehr aufwendig gemacht, sehr technisch, natürlich automatisch auch ein schweres Thema, 1917 oder 1917 von Sam Mendes. Ich habe den, glaube ich, ganz am Anfang des Jahres so eine kleine Folge gemacht, wo ich so ein paar Sachen zusammengefasst habe, die ich im Kino gesehen habe. Und da habe ich ihn definitiv besprochen. Ich meine, technisch, habe ich damals schon gesagt, ist das ein großartig gemachter Film. Absolut, ja. Gar keine Frage. Aber jetzt, du hast ihn ja auch gesehen, mal eine Frage, wie sehr ist der dir jetzt im Gedächtnis geblieben? Jetzt ist es fast ein Jahr her, dass man ihn gesehen hat. Und ist das so ein Film, an den du dich noch krass erinnerst jetzt? Oder? Ich glaube, also der Film hat bei mir auf jeden Fall seine Wirkung verfehlt. Natürlich, man geht halt in diesen Film rein mit dem Anspruch, man sieht jetzt einen Kriegsfilm, Klassiker wie zum Beispiel, keine Ahnung, so Dark James Ryan. Und das hat der Film für mich nicht abgeliefert. Ich finde, er hat sich ein bisschen sehr in seiner Form so verloren mit den langen Takes und dieses One-Shot-Ding. Mhm. Das hat mich eher rausgerissen aus den Filmen als mitgenommen, muss ich sagen. Nee, ist bei mir ähnlich. Also er bleibt, also das habe ich damals, glaube ich, schon gesagt. Ich glaube nicht, dass der einem für die Geschichte in Erinnerung bleibt. Technisch sind ein paar tolle Szenen. Ich glaube, das ist ein klassischer Film. Da guckst du dir manchmal, so hart es oder so böse es auch klingt, und das wird ein Filmemacher nicht freuen. Aber das ist so ein Film, da zeigst du Leuten einzelne Szenen auf YouTube und sagst du, guck mal, wie toll es gemacht ist und wie toll es aussieht. Roger Deakins Kamera, phänomenal, wieder auch die Beleuchtung. Aber eben, es ist halt ein rein technisch beeindruckender Film. Die Geschichte ist. Die ist jetzt nicht schlecht oder sowas und die könnte emotional auch so richtig, richtig reinhauen, aber sie ist eindeutig, man hat das Gefühl, sie ist nicht die Priorität auf der Leinwand. Die Priorität hat das Erscheinungsbild und die Umsetzung, die technische. Aber ist natürlich kein schlechter Film oder so, also kann man sich auf jeden Fall, wenn man ihn nicht gesehen hat, also gerade wenn man vor allem jetzt vielleicht nicht ganz so krass auf Filmtechniken achtet normalerweise und sich da jetzt nicht so einen Kopf drum macht, ist das, glaube ich, ein schönes Beispiel einfach. Man kann daran halt sehr schön zeigen, wie aufwendig sowas wohl sein muss. Man kann sich dann selber als Laie auch fragen, okay, wie geht dir das jetzt, wenn der da irgendwie minutenlang durch irgendwelche Trenches läuft? Wie haut denn das hin? Ich glaube, das fällt einem da auch sehr auf bei diesem Film, deswegen, ja. Der Meinung bin ich auch. Also die einzige Szene, die mir wirklich im Kopf geblieben ist, ist, als er durch diese zerbombte Stadt läuft mit dem... Was haben sie auf Leuchtfeuer oder so, die ja immer wieder das Bild beleuchten aus anderen Winkeln. Die blieb bei mir auch am meisten hängen, auch der Score an der Stelle. Der Soundtrack war da auch am allerstärksten. Diese Sequenz war wirklich, es war auch die einzige Szene, wo ich sagen muss, dass ich ein bisschen Gänsehaut, weil ich die wirklich toll gemacht fand. Ja. Ich muss sagen, beim Ende hatte ich auch ein bisschen Pipi in den Augen. Hat mich dann doch mitgenommen im Kino. Aber. Und es hat einen wunderschönen Bogen, es ist ein runder Film trotzdem. Es ist einfach, es ist, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache. Manche Filme wollen, glaube ich, auch gar nicht emotional mehr berühren, sondern wollen eher vielleicht technisch ja, so diesen Wow-Effekt erzielen. Mir würde da auch Blade Runner 2049 so ein bisschen dazu einfallen. Ich glaube, es ist auch ein Film, der mehr technisch als unbedingt jetzt emotional da irgendwie seine starken Momente hat. Und das sehe ich bei dem hier auch so ein bisschen so. Ich meine, beides Roger Deakins Kamera, vielleicht liegt es auch daran. Mhm. Das sind einfach krasse Bilder, die der erzeugt. Das stimmt, absolut. Und allein dafür lohnt es sich, den anzugucken. Ja. Ja, also ich wechsle immer so ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob du irgendwie ein Highlight nennen willst. Ansonsten würde ich wahrscheinlich mal was nennen, wo ich eher enttäuscht war. So ein bisschen eine Mischung reinbringen. Ich würde jetzt einfach den nächsten Film auf meiner Liste, ich habe den so nach zeitmäßig ein bisschen gemacht. Mhm. Und zwar habe ich dann als nächstes Weathering with You gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Den neuen Film von dem Your Name-Macher, dem Anime. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was es ist. Ja, ich habe jetzt kurz gar nicht mehr gewusst, wovon du redest. Ja, habe ich verpasst. Der lief auch begrenzte Zeit im Kino, ne? Ja, ich habe ihn zum Glück erwischt. Mhm. Sah wieder wunderbar aus. Ist offensichtlich von McDonald's gesponsert. ja, stimmt, das hast du damals schon erzählt. sehr, sehr verrückte Szene. Da im McDonald's drin sitzen. McDonald's in Japan gibt es anscheinend Suppe. Es wird schon sehr prominent dargestellt, dass es in einem McDonald's ist. Ja, aber bei dem Film hatte ich das Gleiche wie bei Your Name. Your Name wurde so gehypt und am Ende hat er mich ein bisschen so enttäuscht. Und bei Weathering With You eigentlich auch coole Idee und coole Momente, aber am Ende den Hype nicht wert gewesen. Ach krass, also Your Name, finde ich, war sein Hype absolut wert. Also als ich den gesehen habe, der hat mich wirklich, ich fand den super, super toll, war auch so ein Film, oder ist für mich jetzt auch so ein Film, den ich Leuten zeigen würde, die mit Anime noch nicht so viele Berührungspunkte haben. Da würde ich sagen, hey, okay, dann lass uns mal den gucken und lass mal schauen, was der mit dir macht. Also ich hatte sogar diese Situation, der andere Tobi ist auch kein großer Anime-Gucker und dann habe ich den aber da mitgenommen ins Kino bei dem Your Name und der fand den auch wirklich gut, soweit ich das in Erinnerung habe. Und hat, glaube ich, da für sich vielleicht auch, also das unterstelle ich jetzt mal so ein bisschen gesehen, okay, auch mit dieser Kunstform kann man tolle Geschichten erzählen, die auch nicht immer so in diese gleiche, sag ich mal, klassische Japan-Anime-Kerbe schlagen müssen. Es muss nicht immer um Samurais mit großen Schwertern gehen oder um Superhelden, sondern es kann trotzdem eine komplexe Geschichte sein. Um Samurais mit Afros. Ja, genau. Was ja auch super viel Spaß macht, also auch mir. Aber ich kann verstehen, dass manche Leute das immer verschreckt, wenn sie an Anime denken, haben sie, glaube ich, schnell nur sowas wie Dragon Ball Z im Kopf und denken dann, okay, das ist halt sehr albern und sehr überdreht und wenn man das jetzt eben nicht mag, sondern sagt, okay, ich hätte gerne lieber komplexere Geschichten, dann, ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Ja. Ich hab eine schwierige Beziehung zu Your Name. Mhm. Ich habe ihn im Kino verpasst. Mhm. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich ihn nachholen. Und dann wollte ich mir die Blu-ray kaufen, die schweineteuer war. Ich glaube, 25 Euro. Ja, richtig übel, Und dann kam die Blu-ray an. Und am nächsten Tag wurde Your Name auf Netflix veröffentlicht. Ah, und bin da irgendwie mit einer etwas gereizten Stimmung in diesen Film reingegangen. Ich glaube, das hat sich da auch ein bisschen dann drauf geschlagen. Aber naja. Ja, nicht schlecht. Aber wie gesagt, Weathering with You fandst du dann eher, also fandst du auf jeden Fall nochmal schwächer als Your Name, ne? Ja. Aber nicht, also nicht scheiße oder schlecht, aber als schwächer als Your Name auf jeden Fall. Ja, deswegen habe ich mir auch nicht angeschaut, weil das hatte ich auch so mitbekommen, gleiches Studio und so und gut gemacht, optisch wieder, technisch, aber soll einfach nicht so, also Your Name war für mich halt ein Gesamtkunstwerk, da fand ich alles gut dran. Und das hatte sich bei Weathering With You schon so rumgesprochen, dass er das wohl nicht liefern kann. Und da dachte ich mir, gut, ganz so eilig habe ich es dann auch nicht. Weil ich meine, ich habe ja das ganze Jahr noch Zeit, ins Kino zu gehen. Dachte ich mir im Januar, was soll passieren? Ich muss jetzt auch nicht alles gucken. Kinos machen ja nicht zu, ne? Ja, exakt. Ah, oh, mein Gott. Ja, ich nenne mal was ich nicht so, wo ich nicht so begeistert war. Ich weiß jetzt nicht, ob du ihn nachgeholt hast oder ob du ihn gesehen hast. Für mich war das ein klassischer Film oder ein gutes Beispiel. Ich habe in dem Jahr noch einen anderen, der auch bei mir diesen Eindruck hinterlassen hat, weil ich oft denke, das habe ich auch schon öfter mal angesprochen im Podcast auch, oder auch wenn ich mit Leuten mich über Filme unterhalte, dann habe ich schon manchmal selbst kurz den Moment, wo ich mir denke, bin ich jetzt schon so ein bisschen in diese Kritiker-Indie-Liebhaber-Film-Szene abgedriftet und also mag ich einfach automatisch das, was auch so kritisch erfolgreich ist oder wo Leute sagen, okay, das muss man sehen und das macht ganz viel mit einem. Ja. Und dann finde ich es immer interessant, wenn ein Film kommt, der bei mir nicht diese Wirkung erzielt, die er aber bei Kritikern hinterlässt. Und der wird dann gefeiert von allen, der Film. Und ich denke mir so, ich sehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Und für mich ist da wirklich das Paradebeispiel The Five Bloods von Spike Lee. Ich weiß jetzt nicht, ob du den geguckt hast. Leider nicht, nein. Ist auf Netflix, also ist auch für Netflix produziert, kann man, also dementsprechend, irgendwie hat ja jeder einen Netflix-Account, so wie ein Spotify-Account hat scheinbar auch jeder, deswegen gefühlt ist der kostenlos, was er natürlich nicht wirklich ist, aber Netflix-Probe-Abo, glaube ich, kann ja jeder machen. Und eben kam extra auf Netflix raus, ist auch dafür gedacht gewesen und ist im Grunde auch ein Antikriegsfilm. Es geht um, ich glaube, vier ältere Afroamerikaner, muss man an der Stelle betonen, weil der Film explizit darauf einen Fokus legt, wie es vor allem Afroamerikanern im Vietnamkrieg ging, wie die vor allem da verheizt wurden, nochmal anders als weiße Soldaten oder andere ethnische Gruppen, gab es explizit ganze Platoons, glaube ich nennt man das, aus Afroamerikanern, die an vorderster Front waren, die also als allererstes verheizt wurden. Und also da war ganz klar auch, oder was der Film auch ganz klar sagt, ist irgendwo, dass da auch da eine rassistische Struktur ganz klar war, wie man die Leute eingesetzt hat und wie man sie auch behandelt hat hinterher. Und im Grunde ist das ein Thema natürlich von dem Film, aber es geht natürlich auch ganz klassisch darum, diese Männer haben diesen Krieg überlebt und kommen zurück nach Vietnam, wollen dort, ja, machen dort Urlaub im Grunde und ja, konfrontieren sich nochmal mit dieser ganzen Sache, mit dieser ganzen Szenerie. Und man sieht dann immer in Rückblicken auch den einen Kameraden, der dort gestorben ist, der es nicht geschafft hat. Und ja, eben sehen den dann immer mit ihnen in diesen Rückblicken. Und im Grunde geht es darum, wie sie damit umgehen. Und dann entwickelt sich daraus dann noch eine relativ abgedrehte, ja, Schatzsuche im Grunde. Das ist ein bisschen komisch, wie das da reinkommt. Hätte ich mir aber alles noch vorstellen können. Das Komische für mich war einfach, dass dieser Film für mich an vielen Stellen völlig übertrieben war, also völlig abgedreht. Auch die Performances. Also ich habe es wirklich teilweise nicht verstanden. Und es wird bis jetzt immer noch gesagt, dass manche von den Schauspielern Oscar-würdig waren. Und ich weiß nicht, was es ist. Manchmal merkt man da auch einfach, dass es Kunst ist und Geschmackssache ist, weil ich sehe es überhaupt nicht. Ich habe diesen Film angeguckt und habe mir wirklich mehrmals während dem Film gedacht, was soll das und warum ist das so? Und oh, ich find's einfach nicht gut. Und es klingt so plump als Kritik, aber ein Beispiel vielleicht, es gibt eben diese Rückblicke, wo die Soldaten sich daran erinnern, wie es damals war mit ihrem Kameraden, der eben im Krieg gefallen ist. Und in diesen Rückblicken ist dieser Kamerad logischerweise jung, weil er ist ja damals auch gestorben. Das ist Chadwick Boseman spielt ihn, der ja auch letztes Jahr verstorben ist, der Schauspieler. Und die anderen, aber diese älteren Soldaten, die das überlebt haben, die sind in den Rückblicken auch alle alt. Also die sind auch nicht auf jünger geschminkt oder irgendwas, sondern die sind genauso wie in der Gegenwart. Und erstens, am Anfang habe ich einfach gar nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Also ich war mega irritiert. So, ist das jetzt einfach, hat man einfach keine Lust, sich jetzt die Arbeit zu machen? Oder ist es eine bewusste künstlerische Entscheidung? Davon kann man eigentlich ja auch ausgehen. Und es ist sicher eine, aber ich habe bis zum Ende nicht ihren Sinn so richtig verstanden. Also klar kann man dann argumentieren, ja, das soll zeigen, dass sie irgendwie immer noch dort sind, dass sie eigentlich nie diesen Dschungel wirklich verlassen haben, diesen Krieg. Und das klingt doch automatisch poetisch und deep. Ja. Aber wenn du dann die Story erlebst, die da außenrum dann noch dazukommt, dann ist es das eben für mich gar nicht mehr, weil diese Schatzsuche und in was sich das dann alles verstrickt und auch wie die Figuren dann drauf sind, ich konnte irgendwann auch wirklich mit niemandem mehr sympathisieren aus der ganzen Geschichte. Irgendwann waren sie mir wirklich egal und das sagt viel aus, wenn man sagt, man hat da Kriegsveteranen vor sich, die traumatisiert sind und die wirklich ein beschissenes Leben in dem Fall hatten, was diese Situation angeht. Und dass ich am Ende wirklich mit niemandem mehr, ja, empathisch zumindest umgehen kann und mir denke, nee, es ist mir auch wirklich egal mittlerweile, was für eine Scheiße ihr da baut. Ich habe keinen Bock mehr. Also ich weiß auch nicht, irgendwie, ich glaube, dass das alles Absicht war. Das war vielleicht auch dieses, ja, dieser Wahnsinn des Krieges holt die ein und dieser Wahnsinn kommt zurück nochmal und das alles mag da drin sein. Ich habe an sich jetzt vielleicht auch nicht die krasseste Connection zu Spike Lee als Filmemacher. Ich weiß nicht, ich finde ihn auch schwierig. Ja, also ich kann mit wenigen von seinen Filmen was anfangen. Black Klansman fand ich nicht schlecht. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren oder so. Aber auch der, ich glaube, da war es ein bisschen das ähnliche Problem. Die Thematik wäre super tief gewesen und super interessant. Aber ich finde, er erzählt es oft nicht so tief, wie es sein könnte. Oft hat es dann so ein bisschen was Oberflächliches oder was sehr Plakatives in der Art, wie er es erzählt. Und das, ja, genau. Ich finde, das Beste ist ja, also das beste Beispiel dafür ist sein Oldboy-Remake. Oh Gott, das habe ich nie gesehen, ja. Das ist einfach nur, wie du schon sagst, oberflächlich und uninteressant neu interpretiert, wie er sagt. Das ist echt wirklich furchtbar. Das versteht, glaube ich, auch niemand, weil das kann man ihm ja schon lassen, dass er eigentlich ein Filmemacher schon ist mit sehr eigenen Projekten und mit einer klaren, schon mit einem klaren Ruf und einem klaren, wie soll man sagen, schon so einem Stil. Und also das Oldboy-Remake habe ich da auch nie verstanden, wieso der es überhaupt gemacht hat. Also warum man überhaupt ein Oldboy-Remake machen muss, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, und vor allem dann eher. Also ihn sehe ich da noch am allerwenigsten. Dann würde man immer annehmen, dass sie irgendeinen Standardregisseur von der Stange, weiß schon, irgendwer, dem es auch egal ist, das ist halt dann ein Auftragsjob und dann macht er das halt. Aber Spike Lee wirkt ja nicht wie jemand, der irgendwelche Filme macht, sondern das kann man ihm ja schon zugute rechnen, dass er schon sehr bewusst sich seine Projekte aussucht. Das stimmt. Und, ja, Keine Ahnung, war ich auf jeden Fall sehr. Vielleicht hat er ihn gemacht, damit er danach Black Clansman machen kann und ihn finanzieren bekommt. So kann ich mir vorstellen. Ja, genau, vielleicht, vielleicht. Nein. Ja, genau, das war eine Enttäuschung und das fand ich ganz interessant, dass ich da völlig entgegengesetzt der anderen Kritiker war. Mhm. Und einfach nichts damit anfangen konnte und der Film wirklich durch die Bank weggelobt wurde. Ja, das ist wirklich viel gelobt worden, ja. Das, ja. Aber wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Aber. Ja, was hast du denn gesehen? Wir können gleich im Krieg noch bleiben, wenn du willst. Okay. Das wäre auch eins meiner Highlights. Jojo Rabbit. Oh ja, ist auch eins meiner Highlights, habe ich mir auch markiert, unbedingt. Also, ich kenne die Filme von Taika Waititi ja schon ein bisschen länger. Aber dass er so einen Film macht, der mich wirklich überrascht und begeistert hat, weil er eine Mischung, also der wirklich lustig ist und dann aber plötzlich mitten im Film diesen Schlag in die Magengrube, die er auf einmal gibt, Wahnsinn. Also wirklich zwischen Lachen und Weinen und dann am Ende einfach trotzdem mit einem Hochgefühl rausgehen, obwohl es ein schwieriges Thema ist. Jugendverfolgung, Zweiter Weltkrieg, selbst die Identität als Nazi wird irgendwie in Frage gestellt. Wirklich faszinierender Film und unfassbar eigentlich, dass er überhaupt gemacht worden ist. Und von Disney auch noch veröffentlicht wurde, weil das Studio aufgekauft wurde, ne? Ja, ja. Ich weiß. Wirklich großartiger Film, absolut sehenswert. Ich habe auch am Anfang des Jahres, der war auch in dieser Folge mit 1917 drin, da habe ich den auch ein bisschen besprochen. Es gibt so einen Moment, wo dieses auf Messer schneide, wie du sagst, dieses zwischen Humor und Ernst, findet er unglaublich krass, diese Balance. Einmal vertut er sich bei mir, es ist wirklich nur in einer Szene, wo es für mich nicht ganz funktioniert. Aber im Gesamten war ich auch völlig begeistert von diesem Film. Und ich habe ja wirklich, das muss man mal ganz klar sagen, also Taika Waititi ist schon so ein Name, der mir ab und zu mal untergekommen ist, aber den ersten Film habe ich ja durch dich gesehen. Also What We Do in the Shadows hast du mir nahegelegt und seitdem bin ich auch großer Fan und lege auch den immer anderen Leuten nahe. Und der hat auch wirklich, also ich finde, der hat einen ganz interessanten Humor, weil er eigentlich, also die Art, die Humor, die er macht, ist jetzt nichts Neues. Es ist schon sehr klamaukartig und sehr, sehr albern und eben oft treibt er Sachen auch so klassisch auf die Spitze, was man auch von anderen Sachen kennt, also von Adam McKay zum Beispiel, der so sehr überdrehte Komödien oft macht. Also er hat eigentlich jetzt nicht was völlig Neues gemacht oder so, aber eben in Jojo Rabbit diese Kombination dann, oder oft ist es die Form, in die er seinen Humor legt. Also ob das jetzt bei What We Do in the Shadows ist mit diesem, hey, wir machen da eine Mockumentary, wir tun so, als wenn es eine Doku wäre. Mit Vampiren, die in der WG zusammenleben. Genau, ich glaube, das sind einfach seine Story-Ideen immer, die. Genau, einfach diese Form, die er findet dafür. Und das ist eben bei Jojo Rabbit auch, dass er, es wäre leicht ein Film, oder was heißt leicht, aber es gibt genug Filme, die irgendwie auch das Dasein von Kindern in der Nazi-Diktatur darstellen. Es gibt sogar Filme, die das versuchen, mit Humor zu kombinieren. Also man denke an Das Leben ist schön von Roberto Benigni. Ein Film, der für mich eben nie funktioniert hat, weil ich da immer diese Gratwanderung nicht erfolgreich fand. Das war immer bei mir so, da war immer schnell der Punkt erreicht, wo man dachte, nee, jetzt wird es für mich auch pietätlos. Und ich weiß, ich kann es nicht genau mit dem Finger benennen, warum es für mich bei Jojo Rabbit aber so gut funktioniert, weil er auch einen klareren Schnitt dazwischen macht und ein bisschen klarer sagt, hier ist meine fiktionale Geschichte und hier ist aber der historische Kontext, in dem das Ganze spielt und den kann ich nicht so, den kann ich auch nicht für längere Strecken ausblenden, sondern der ist schon auch präsent. Also, ja. Nee, ja, er verliert seine Idee während des Films auch nicht, zugunsten von Humor einfach, sondern er zieht es halt wirklich durch. Ja. Und hat auch mit seinen traurigen Konsequenzen. Ja. Aber ja, also wirklich sehr bewegender und berührender Film, aber trotzdem sehr, sehr witzig auch. Und vor allem, wie heißt er nochmal, der Freund von Jojo? Oh, ich weiß es auch nicht. Georgie oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Aber mein Gott, ist das ist einfach der niedlichste Character ever des Jahres. Ich liebe diesen dicken kleinen Jungen so, der ist so gut einfach. Der macht wirklich einiges durch in diesem Film. Echt. Und der lässt sich auch nicht unterkriegen. Das ist auch so ein schönes, eigentlich ist der so ein schönes Sinnbild für den Rest von 2020. So, also ist eine Scheiße nach der anderen passiert, aber der Typ, der denkt sich auch so, passt schon. Ich ruhe mich jetzt mal kurz aus, aber es geht schon noch. Jetzt gerade nicht so gut, ich lege mich mal kurz hin und dann geht's weiter. Ja, Hammer. Nee, also war für mich auch eins der absoluten Highlights des Jahres, dieser Film. Und bin froh, dass wir den hier dann auch noch sehen konnten. Es wäre so bitter gewesen, wenn der so April rausgekommen wäre, da so bei uns erst. Ja. Dann wäre das nichts mehr geworden. Ja, aber und ich packe noch einen da mit dazu, weil dann habe ich, glaube ich, auch so alle abgehakt, die bei mir so, eben ich habe über die alle noch so eine kleine Mini-Folge gemacht, wo die alle mit drin waren. Und da war auch Little Women bei mir dabei. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Wirklich ein ganz, ganz starker Film. Ist ja jetzt kein neuer Stoff, ist ein Buch, was wirklich mehrmals schon verfilmt wurde. In der Regel heißt es bei uns in Deutschland immer Betty und ihre Schwestern, wenn es verfilmt oder umgesetzt wird. Es gibt sogar eine Anime-Serie darüber. Also es gibt wirklich viele verschiedene Fassungen dieser Geschichte. Und in dem Fall ist es Greta Gerwig, die vor ein paar Jahren mit Lady Bird auch schon, finde ich, einen super starken Film abgeliefert hat. Und es ist auch mal so ein Film, und deswegen will ich den auch betonen, und ich hoffe, es triggert jetzt niemanden, aber, oder es ist mir eigentlich auch egal, wenn es Leute triggert, aber es ist halt, finde ich, auch mal wichtig, eben, das ist eine weibliche Stimme im Kino, und ich finde, man spürt es auch, und trotzdem ist es nie so, deswegen versucht sie aber nicht irgendwie plakativ einen Female Empowerment-Film zum Beispiel zu machen, sondern ihre Botschaften, ihre Inhalte in ihre Geschichten sind trotzdem so universell für alle, und jeder kann damit was anfangen, aber sie hat eben, sie ist eine Frau und sie hat weibliche Protagonisten, und für mich ist es einfach, für mich war es wirklich einfach erfrischend, so in Little Women zu merken, okay, da ist schon mal nochmal ein ganz anderer Fokus auch im Storytelling und eine ganz andere Idee, worauf man jetzt sich konzentriert in der Art, wie man was erzählt, weil dieser Stoff wurde mehrmals umgesetzt, aber sie hat ihn teilweise zum Beispiel ganz anders umgesetzt, als er bisher umgesetzt wurde. Und Greta Gerwig ist sowieso, also ist ja so ein Indie-Darling und wird gefeiert die letzten Jahre auch, und für mich auch völlig zu Recht, weil ja, war ein Film, wo ich habe schon jetzt neulich gesagt in der Instagram-Story, für mich ist das die moderne Version von Sex in the City, wo die Leute immer darüber reden, welcher Typ Frau bin ich? Bin ich Samantha oder bin ich Carrie oder wie die alle heißen? Für mich ist es die moderne Fassung Little Women, aber geschlechterunspezifisch. Also auch Männer können sich, glaube ich, in einer dieser vier Frauenrollen irgendwo finden und sich denken, ja, so würde ich das wahrscheinlich angehen oder so bin ich mal gewesen oder so bin ich vielleicht auch. Und das, obwohl das überhaupt nicht in unserer Zeit spielt, eben es eindeutig um Frauen geht und wie nochmal die in der Gesellschaft ganz anders unter ganz anderen Bedingungen leben müssen in dieser Zeit. Und trotzdem fand wirklich, dass der so aktuell sich angefühlt hat und so universell Leute angesprochen hat. Das fand ich einfach bemerkenswert, dass es überhaupt geht mit so einem Stoff. Ja, aber wie gesagt, das war auf jeden Fall für mich noch ein sehr großes Highlight des Jahres. Ich habe den verpasst, weil ich mir dafür einen anderen Film angeschaut habe, und zwar Bombshell. Habe ich auch gesehen. Hast du auch gesehen? Mhm. Ich fand den recht schockierend. Relativ gut gemacht, also kein Film, der jetzt, glaube ich, für die Ewigkeit gemacht ist. Aber es geht ja um vier Frauen, glaube ich, sind es auch, die beim Fernsehsender Fox arbeiten oder für den arbeiten und den Besitzer anklagen wegen sexueller Belästigung, beziehungsweise versuchen, ihn anzuklagen, beziehungsweise in verschiedenen Stadien des Anklagens sind, weil sie halt wissen, wenn sie ihn der sexuellen Belästigung bezichtigen, werden sie wahrscheinlich keinen Fuß mehr in der Branche fassen. Ja. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend, fand ich sehr, sehr schockierend, auch sehr aktuell. Und für das, was der Film ist, war er auch echt gut gemacht, finde ich. Ja, das ist kein Film, glaube ich, für die Ewigkeit, wie schon gesagt, aber... Ja, wie du auch sagst, aktuell muss man vielleicht für manche dazu sagen, es ist ja eine Tatsachengeschichte, also klar, nochmal inszeniert und theatralisch aufbereitet, aber grundsätzlich, diese Frauen gibt es auch, also nicht alle diese Figuren gibt es wirklich, aber gerade die Moderatorin, Megyn Kelly, glaube ich, heißt sie, gibt es wirklich, und der ist das auch wirklich passiert und die hat das auch wirklich gemacht, also auch wirklich dann das so an die Öffentlichkeit gebracht, und Margot Robbie spielt dann eine fiktive Figur, so eine, die in diese Branche gerade reinkommt, und an der lernen wir so ein bisschen, was wohl den anderen Frauen da überall schon widerfahren ist, also sie ist so ein bisschen ja, das Surrogate, so unser Einstieg in diese Story da. Aber eben, ja. Charlize Theron's Figur und ich glaube auch Nicole Kidmans Figur sind, glaube ich, reale Charaktere, ja, die eben tatsächlich das erlebt haben, ja. Nee, und ich glaube, da wird es viele Filme auch die nächsten Jahre noch geben. Also, ich meine, allein schon die ganze Weinstein-Sache, es kann gar nicht sein, dass das nicht verfilmt wird und dass das nicht aufgegriffen wird. Und dann ist halt die Frage für mich, wie viel Zeit nimmt man sich? Also in welcher Ruhe geht man trotzdem an so eine Geschichte ran, damit man sie auch wirklich vollständig und in ihrer ganzen Komplexität auch erzählen kann? Denn das war ein bisschen das Problem für mich bei Bombshell. Ich fand die Thematik super und ich finde es super gut, dass darüber ein Film gemacht wird. Aber ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass man wohl es so eilig hatte, den Film zu machen, dass man nicht die Zeit hatte, das ganze Bild abzuwarten und abzuwarten, was sich dann noch weiterentwickelt. Und deswegen wirkt es für mich an manchen Stellen ein bisschen, ja, kurz gefasst so. Also ich habe manchmal nicht den Eindruck, dass ich in vollem Umfang jetzt wirklich lerne, was hier los ist und was für Kreise es zieht. Aber ja, wie du sagst, es fühlt sich in dem Fall ja einfach super hochaktuell an, weil sie halt das ganz konkret in der Trump-Präsidentschaft machen und das alles auch thematisiert wird, wie Trump mit einer der Moderatorinnen umgegangen ist tatsächlich damals und so. Wie war das? Frauen sollen sich irgendwie nicht so aufregen, wenn sie gerade ihre, weil sie haben ja eh ihre Periode, wenn sie irgendwie... Ja, ich glaube, er hat es nochmal weniger schön formuliert, ne? Was hat er gesagt? Irgendwie von wegen, wenn sie da irgendwie rumbluten oder ich weiß es nicht mehr, was Trump dann gesagt hat. Aber ja, nee, dementsprechend super aktueller Film, aber ja, also für mich muss ich sagen, hat er nicht so ganz die, also für mich hätte er deutlich düsterer sogar noch werden dürfen. Also für mich hat er nicht ganz diesen super starken Einschlag gehabt, den diese Geschichte eigentlich haben sollte, weil also das ist halt... Ich hab ihn auch sehr, sehr kurzweilig und unterhaltsam in Erinnerung, ehrlich gesagt. Mhm. Und das überrascht mich gerade ein bisschen für so ein schweres Thema eigentlich. Ja, vielleicht durch dieses, Charlize Theron fand ich richtig gut in dem Film. Man erkennt sie auch gar nicht, keine Ahnung, was sie mit der angestellt hat. Ich war total schockiert, dass ich danach gesehen habe, dass Charlize Theron mitspielt. Ja, also, das ist völlig absurd, also keine Ahnung, was für eine Maske das ist. Aber sie haben sie halt wirklich versucht, so aussehen zu lassen, wie die ursprüngliche Moderatorin, der das passiert ist. Und sie sind echt nah dran gekommen, auch man erkennt sie eigentlich gar nicht mehr. Aber vielleicht war es die Margot Robbie-Figur. Vielleicht hat mich das auch so ein bisschen irritiert, diese fiktive Figur, bei der wir ja dann sehr konkret gewisse Dinge sehen, was ihr passiert. Mhm. Und das war dann nicht mehr ganz so für mich ganz so effektiv, weil ich mir dachte, ja, aber gerade die Figur ist fiktiv. So macht, es gibt doch genug Fälle, so rollt es doch an den Fällen auf, die es wirklich gibt und denen es wirklich passiert ist, weil das nochmal viel, ja, es ist nochmal intensiver dann, glaube ich, einfach. Aber nö, schlecht war der auf jeden Fall auch nicht, nö. Ich hätte noch ein schlechtes Beispiel für einen richtig miserablen Film, der jetzt an dieser Stelle auch mal erwähnt werden muss. Und ich würde den auch niemandem ans Herz legen wollen, aber leider gibt es solche Filme und unsere Besitzer haben sich auch entschlossen, diesen Film zu zeigen. Unsere Besitzer, finde ich auch schön formuliert. Die Besitzer vom Kino, mein ehemaliger Arbeitgeber, mein noch aktueller. Und zwar ist es Vaxxed 2. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wovon du redest. Was ist das denn? Es ist ein Film gegen Impfen. Ah, okay, jetzt weiß ich wieder was. Ja. Es ist quasi ein zu Film gewordener Bildartikel. Man kriegt, also der Film ist wirklich furchtbar. Es ist ein reines Stück Propaganda. Absolut uninformativ. Ist 100% dazu ausgelegt, Verschwörungstheoretiker anzusprechen, wissenschaftlich nicht belegbar oder irgendwas, aber das wollen die auch nicht. Die fahren da mit einem Wohnmobil durch die Gegend und treffen sich mit Eltern, deren Kinder Autismus haben, angeblich durchs Impfen, und hören sich da hunderte von Geschichten an und halten dann die weinenden Gesichter der Eltern in die Kamera. Und im Grunde wird immer wieder das Gleiche gesagt, und zwar mit typischem Trump-Vokabular. Also die Kinder waren vorm Impfen also super gesund, entweder mega gesund, oder mein Lieblingsadjektiv war hypergesund. Und ging es die ganze Zeit weiter, und dann haben sie die Spritze eben bekommen und dann waren sie nur noch, keine Ahnung, eine Karotte, die im Bett liegt. Oh Gott. Das halt über 1,5 Stunden lang. Dann haben sie irgendwelche Ärzte rausgekramt, die halt auch sehr zweifelhaft sind. Und ich bin in diesem Film gesessen, es waren zum Glück nicht viele Leute da, das war in diesem kleinen Kino eben, wo ich den gesehen habe, wo ich arbeiten musste. Und eine Frau kam mit ihrer Tochter und sie meinte so, ja, wir freuen uns schon so auf den Film, wir sind extra hierher gefahren, irgendwie 1,5 Stunden, haben uns jetzt einen schönen Tag in der Stadt gemacht und jetzt gehen wir daher. Und es ist sehr schade, dass sich so wenig Leute irgendwie für diesen Film interessieren. Und ich habe ihr eiskalt ins Gesicht gesagt, nee, ich bin eigentlich ganz froh, dass sich so wenig Leute für diesen Film interessieren. Ich bin auch hinten gesessen, ich musste dann die ganze Zeit lachen während dem Film. Ich war sehr böse Blicke von dieser Frau eben eingebracht. Es war mir aber egal, also ich fand es schon eine Frechheit, dass wir diesen Film überhaupt gezeigt haben. Ja. Und weil ich werde dann doch auch irgendwie damit in Verbindung gebracht, ja, eben mit Meinungen, wenn ich da arbeite. Und ich wollte halt auf jeden Fall deutlich machen, dass ich nicht hinter sowas stehe. Man kann dieses Thema sicherlich irgendwie auch anders diskutieren und wissenschaftlich aufarbeiten, aber bei diesem Film hat das grundlegende wissenschaftliche Arbeit einfach nicht stattgefunden, sondern reines plakatives Propagandastück, ja, für Leute, die schon dieser Meinung sind und sich da weiter in ihre Verschwörungstheorien reingraben wollen, meine Meinung nach. Ja, nee, das ist auch die Gefahr, wenn man gerade mit Kunstkino, wenn man wirklich sehr unbekannte kleine Sachen spielt, dass da mit Sachen auch reinkommen und eine Bühne kriegen, die halt nicht wirklich eine Bühne verdienen, sagen wir es einfach, wie es ist. Ja. Das passiert auch immer mal wieder im Kunstkino, das kann man, glaube ich, schon sagen, dass da ab und zu mal sich Sachen verirren, aber natürlich auf der anderen Seite viele Perlen auch sind. Aber ja, habe ich nicht sehen müssen, hatte ich nie in einer meiner letzten Schichten dann. Aber habe ich damals schon viel von gehört, dass der, kontrovers, nenne ich es mal vorsichtig, ist. Ja, das war jetzt mein kleiner Rant über diesen Film. Also bitte nicht angucken. Und allein schon, dass er Wax 2 ist, das kann man ja auch nochmal sagen, das ist jetzt der zweite Teil schon. Also, Wax 1 sollte, glaube ich, auf dem Sundance Film Festival laufen. Mhm. Ich glaube, Robert De Niro oder so war da damals der Programmchef. Mhm. Und dann gab es starke Kritik und dann wurde der Film rausgenommen aus dem Programm. Mhm. Und das trägt dieser Film eben auch sehr stolz auf seinem Filmplakat, dass er eben so brandaktuell ist und so heiße Themen anfasst, dass er eben aus Programmen verbannt wurde. Ja, und deswegen ist es. Also, ja, reines Stück Propaganda. Ja, ich habe nur drei Sachen, wo ich wirklich sagen würde, die fand ich dieses Jahr nicht gut. Einen habe ich schon genannt mit The Five Bloods und da hätte ich jetzt noch einen und ich weiß nicht, ob du es noch geschafft hast, ihn zu gucken. Und es ist wirklich für mich enttäuschend, das sagen zu müssen und ich fühle mich, wenn ich sage, auch ein bisschen wie jemand, der keine Ahnung von Filmen hat, weil wie kann man das nicht mögen und wie kann man das nicht feiern. Mank von David Fincher. Mhm. Hast du ihn noch gesehen oder? Nein, also mein Plan war ja noch Citizen Kane nochmal zu gucken und dann Mank. Ich habe leider nichts hinbekommen. Genau, also für Leute, die jetzt gar nicht wissen, was es ist, also Citizen Kane ist ja so, ja, wird an vielen Stellen als der beste Film aller Zeiten bezeichnet, einfach dafür, wie bahnbrechend er war und wie stark er filmische Bildsprache definiert hat und auch Erzählstrukturen. Und das mag auch alles sein. Ich habe schon mal, glaube ich, davon geredet, dass ich habe Citizen Kane nur einmal gesehen und für mich hat er nicht so ganz funktioniert, aber ich habe ihn, glaube ich, damals auch nicht mit dieser Linse gesehen, zu wissen, hey, das ist ein alter Film, ich muss das jetzt ein bisschen mit diesem historischen Kontext gucken, sondern ich dachte, der Film wird heute genauso gut funktionieren wie damals und das tut er für mich persönlich eben nicht so ganz und jetzt hat eben David Fincher einen Film darüber gemacht, wie dieser Film im weitesten Sinne entstanden ist. Es geht eigentlich mehr darum, wie das Drehbuch zu Citizen Kane geschrieben wurde. Komplett, es ist keine Doku, es ist komplett fiktional, es ist komplett fiktional aufbereitet mit Schauspielern und allem. Gary Oldman spielt eben Mankiewicz, das ist der Drehbuchautor, der damals dieses Drehbuch mitverfasst hat, sage ich mal, oder hauptsächlich verfasst hat. Das ist ein bisschen, was der Film offen lässt oder wo der Film eigentlich eine klare Stellung zu bezieht, wenn man es dann recherchiert. Ist es umstritten, wer jetzt da wie viel Anteil hatte? Orson Welles ist ja der berühmte Regisseur von Citizen Kane und es ist bis heute zu diskutieren, wie viel Anteil hatte Orson Welles an diesem Drehbuch. Und dieser Film beschäftigt sich damit auch explizit, aber eben es geht eigentlich gar nicht um die Dreharbeiten, sondern es geht nur darum, wie das Drehbuch vorab entsteht. Und David Fincher, wenn man jetzt den Namen nicht kennt, ist wirklich ein Regisseur, glaube ich, wo jeder mit irgendeinem seiner Filme wahrscheinlich was anfangen könnte. Ob es jetzt Fight Club ist oder Sieben oder Gone Girl, The Social Network, also hat wirklich viele, viele Filme gemacht, die auch wirklich diese perfekte Linie fahren zwischen, es ist kommerziell erfolgreich und die Leute feiern es und es wird Kult, aber die Kritiker können auch was damit anfangen. Also das ist eigentlich, hat er so eine Idealkarriere, würde ich sagen. Und deswegen bin ich genau wie alle anderen auch immer pauschal super, super interessiert, wenn ein neuer David Fincher-Film kommt, weil der auch jemand ist, der völlig klar sich aussucht, was er machen will. Und ich glaube, er kann heute auch alles machen, was er will. Er muss niemandem mehr Rechenschaft ablegen. Also dafür ist er zu groß. Und deswegen dachte ich mir, gut, die Thematik hätte mich jetzt pauschal nicht unbedingt interessiert. Aber hey, wenn es David Fincher macht, dann wird da schon was sein, was mich anspricht, denke ich. Und ja, was soll ich sagen? Technisch wieder schön gemacht. Das ist jetzt ein Begriff, man kann jetzt hier langsam ein Trinkspiel draus machen. Der Film ist komplett in Schwarz-Weiß. Der Film hat zum Beispiel extra auch eine Tonspur, die so bearbeitet wurde, dass sie klingt, wie alte Filme zu der Zeit geklungen haben. Also der Ton wird im Grunde absichtlich schlechter gemacht. Es wird ein Hall mit reingebracht und solche Sachen. Das ganze Filmmaterial wird bearbeitet, damit es schlechter aussieht. Also technisch war es ganz wichtig scheinbar, wie das Ganze wirken soll und was hier zu sehen ist. Und David Fincher ist dafür bekannt, dass er zum Beispiel auch Sachen, manche Szenen 30 Mal neu drehen lässt. So lange, bis es passt, auch wenn es ganz kleine Momente nur sind, lässt der Schauspieler wirklich manche Sachen zigtausend Mal machen, bis er es so hat, wie er es haben will. Und ist eben dementsprechend ein Perfektionist und an diesem Film wirkt auch nichts willkürlich oder zufällig. Aber Gott, ist er langweilig, ich muss es einfach sagen. Es ist zum Einschlafen und ich habe mir wirklich ein bisschen vorher angeguckt, worum geht's, was ist das für eine Thematik, also war jetzt auch nicht komplett blank, aber der Film geht so sehr davon aus, dass man ganz, ganz tief drin ist in dem, was in Hollywood damals abgelaufen ist, wie die Strukturen waren, wer wen kannte, man sollte auch alle Namen am besten vorher kennen, der Film holt einen nicht ab, was das angeht, also wenn man nicht weiß, wer die großen Hollywood-Produzenten in dieser Zeit waren, also wenn man auch nicht weiß, was politisch los war in dem Land zu dem Zeitpunkt, der Film erklärt das nicht und er ist nicht so kurz, er, glaube ich, dauert schon 2,5 Stunden oder sowas, weiß ich nicht, also zumindest habe ich das so in Erinnerung, also dafür versucht er sehr wenig eigentlich die gesamte Situation zu erklären, sondern es ist ganz klar eine Charakterstudie, es ist ja fokussiert auf Mankiewicz, auf diesen Drehbuchautor, Gary Oldman spielt den und auch toller Schauspieler, generell ist der Film nicht schlecht besetzt oder so, aber es interessiert einen wirklich nicht, auch wenn es blöd klingt und irgendwer wird das auch total abfeiern sicher, aber dafür, dass er ja sich einem populären Film widmet. Citizen Kane ist ja trotzdem ein bekannter Film. Es ist ja kein verstecktes Meisterwerk, sondern jeder weiß, was Citizen Kane ist oder jeder, der sich mit Filmen auch nur ansatzweise, wer ein Filmbuch aufschlägt, findet Citizen Kane darin. Und ja, dafür ist es erstaunlich wenig an den Zuschauer gerichtet. Man versucht erstaunlich wenig, die Geschichte einem breiten Publikum zu vermitteln. Und das muss man auch nicht wollen. Aber in dem Fall, gerade David Fincher, kriegt das ja eigentlich gut hin. Also das hat er auch mit Social Network gemacht, dass er sagt, ich versuche diese Story trotzdem jedem näher zu bringen, auch wenn es theoretisch könnte es langweilig sein. Es sind einfach nur ein paar Idioten, hart gesagt, ja, die Facebook groß gemacht haben und Facebook sagt jedem was, aber die Geschichte dahinter müsste nicht interessant sein. Und theoretisch ist sie das auch gar nicht. Aber er hat es immer geschafft, es so zu dramatisieren oder so zu erzählen, dass man Bock hatte, die Geschichte zu erleben. Und hier, finde ich, ist es halt überhaupt nicht der Fall. Also Menk ist, ja, ich kann auch gar nicht viel mehr dazu sagen. Es ist einfach nur, ich war sehr enttäuscht, dass es nicht besser ist oder mich nicht mehr mitreißt. Ich hätte mir gewünscht, dass es mich mehr mitreißt. Okay. Ich habe nur gehört, dass irgendwie so ein bisschen Meisterwerk geschrieben wird. Ja, ja, absolut. Das ist ja wieder mein Ding, wo ich nicht mit den Kritikern übereinstimme. Aber ich hab schon vermutet, dass es so ein Ding ist wie bei Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Ein bisschen geht es in die Richtung. Kann man schon sagen, dass es ein bisschen in die Richtung geht. So dieses, man merkt, dass er selber ganz stark in der Szene drin ist oder in dieser Geschichte, so wie Tarantino auch sicher dieses alte Oldschool Hollywood auch abgefeiert hat. Und das merkt man dem Film ja auch an. Aber Once Upon a Time in Hollywood hat dann irgendwo noch so, ist dann irgendwo noch Meta gewesen und hat irgendwo noch Tarantinos Handschrift da mehr mit reingebracht und hat letzten Endes da auch eben, ist ja trotzdem letzten Endes irgendwo unterhaltsam. Vielleicht nicht über die gesamte Länge, aber hat schon seine starken Momente. Und bei Mank, muss ich sagen, finde ich keine starken Momente. Für mich ist der ganze Film monoton. Also es ist wirklich die ganze Zeit so die gleiche Leier. Es hat auch keinen Spannungsbogen für mich. Sondern irgendwann ist der Film einfach ausblöd gesagt. Irgendwann ist halt das Drehbuch auch geschrieben. Kann man jetzt auch einfach mal sagen. Das ist ja auch kein Spoiler. Das ist ja historisch einfach so, dass logischerweise irgendwann Citizen Kane gemacht wurde. Und ich habe am Ende nicht das Gefühl, dass ich viel schlauer geworden bin. Vor allem, weil die Geschichte scheinbar sehr umstritten ist und das, ja, so ein bisschen die Frage ist, wie, aus welcher Sicht man das recherchiert scheinbar. Deswegen hat man auch nicht den Eindruck, dass man jetzt die ganze Geschichte kennt. Und dementsprechend frage ich mich am Ende einfach nur, ja, es gibt so ein bisschen man kann darüber ja diskutieren und manche sagen ja, manchmal ist das ein Problem vielleicht mit Netflix. Die machen teilweise sehr, sehr interessante und spannende Sachen, weil die halt den Leuten ja nicht den Druck machen, hey, das muss jetzt so und so erfolgreich sein, sondern es wird in unsere Plattform eingespielt und wir haben ja auch noch Kissing Booth 1 und 2. Das heißt schon, okay, wenn Mank nicht so gut läuft, oder die Leute nicht so viel draufklicken. Und einerseits ist das, glaube ich, cool, dass man dementsprechend künstlerische Stimmen wirklich noch zu Wort kommen lässt. Aber man kann schon darüber diskutieren, ob es manchmal schlau ist, wenn Produzenten doch irgendwo mitreden und sagen, hey, lass uns mal darüber austauschen, was du hier machst und was funktioniert vielleicht auch in deinem Film. Und ich glaube, dieser Austausch ist manchmal für kreative Köpfe nicht schlecht. Und hier wirkt es halt auch so, als hätte David Fincher einfach einen kompletten Blankoscheck bekommen. Und man sagt, mach irgendwas, mach, was du willst. Wir werden auch nicht einmal drüber schauen. Und am Ende kommt halt irgendwas bei raus. Und ich sage auch nicht, dass das nicht immer funktionieren kann. Manchmal gibt es so Glücksgriffe. Aber ja, hier habe ich den Eindruck, dass er diesen Film mehr für sich gemacht hat, als für ein Publikum. Ja. Es ist ja so ein Herzensprojekt auch von ihm gewesen, weil das Drehbuch ist ja von seinem Vater, der gestorben ist und das wollte er unbedingt verfilmen. Er wollte es, glaube ich, auch schon ganz lange machen und hat es dann immer nicht finanziert gekriegt und dementsprechend jetzt endlich hat er es hingekriegt und wie gesagt, technisch großartig, kann man nicht sagen, also da, nicht, dass da jetzt irgendwie an allen Fronten ein Fiasko vor einem liegen würde, aber dafür, was es hätte sein können oder dafür, was ich auch an David Fincher für einen Maßstab habe, ja, war es eher nicht so überwältigend. Ja, große Regisseure, die für Netflix unkontrolliert quasi Filme machen, war bisher noch nicht so erfolgreich. Also ich hatte es bei Martin Scorsese auch für The Irishman. Ja, es ist ja, kann man ebenfalls drüber diskutieren, ne? Inwiefern das auch vielleicht zu exzessiv dann irgendwo ist, wenn dann wirklich gar keine Reglementierung mehr da ist. Ja. Ich glaube, das ist halt, wenn halt wirklich so der kreative Prozess besteht ja quasi aus Konflikten, so Köpfe aneinander schlagen. Mhm. Und Film ist ja auch eine Gruppenarbeit quasi. Ja. Wenn dann natürlich ein Regisseur komplett 100% die eine Vision hinhauen kann und halt auch gewissermaßen eine unerschöpfliche Menge an Geld zur Verfügung hat, ja. Weil Netflix ja anscheinend, keine Ahnung, wie die sich überhaupt finanzieren. Ja. Aber gut. Keine Ahnung, machen viele Schulden erstmal. Ja. Und ich denke halt, so ein, wie du schon sagst, so ein kleines Auge, das da ein bisschen vielleicht mitschneidet oder mitredet, würde manchen großen Regisseuren auch nicht schaden. Ja. Witzigerweise dachte ich, dass du eine Überleitung machst mit diesem große Köpfe, die völlig in völliger Eigenregie interessante Sachen für Netflix machen. Ich hätte nämlich eine Überleitung, wo das witzigerweise dann doch funktioniert. Das ist ja das für mich auch Absurde, dass es manchmal hinhaut, wie ich ja sage, und manchmal halt nicht. Und ich hoffe, dass du ihn gesehen hast. Wenn nicht, mach's wirklich unbedingt. Und zwar auch für Netflix produziert, auch dieses Jahr rausgekommen. I'm Thinking of Ending Things von Charlie Kaufman. Ja. Oh, den habe ich ganz vergessen, dass ich den gesehen habe. Ja. Erzähl. Achso, ja, gut. Okay. Also ist auch schwierig, überhaupt was zu diesem Film zu sagen. Ich habe ganz bewusst keine Podcast-Kritik zu diesem Film gemacht, weil was sollte man sagen? Das ist ein Film, den man, ja, es klingt so abgedroschen, aber man muss diesen Film erleben. Es ist, man kann den nicht nacherzählen, man kann auch nicht sagen, worum es geht eigentlich. Charlie Kaufman ist eine der kreativsten und eigenwilligsten Stimmen für mich überhaupt im modernen Kino. Ist eigentlich als Drehbuchautor relativ am Anfang nur bekannt gewesen, hat eben Klassiker, wie wirklich heute kann man sagen, moderne Klassiker wie Being John Malkovich geschrieben, wirklich Filme, die völlig absurd und völlig abstrakt waren teilweise. Und das macht er bis heute und es geht ihm immer irgendwie um den Menschen und es geht ihm immer um Emotionen und auch um das Innere des Menschen und was in uns vorgeht. Und er versucht das irgendwie zu visualisieren und versucht irgendwie diese Emotionen irgendwie da, nicht zu Papier, aber halt auf Zelluloid zu bannen, jetzt im weitesten Sinne. Und sein neuer Film eben auch für Netflix produziert. Und es ist genau die Kehrseite von dem, was ich gerade zu David Fincher gesagt habe. Das ist auch absolut eigen. Da hat sicher niemand mehr drüber geschaut und gesagt, hey, willst du das nicht anders machen? Oder zumindest hat man nicht den Eindruck, dass da, also das wird dasselbe sein wie bei David Fincher. Das ist eine starke, kreative Stimme, Charlie Kaufman. Und der hat einen Ruf, der stark genug ist, dass man sagt, gut, wenn wir den wollen, dann müssen wir den auch machen lassen. Anders wird es nicht gehen. Ja. Und ich kann nur sagen, dass es für mich die stärkste weibliche Performance des Jahres ist, die Hauptdarstellerin in diesem Film. Jessie Buckley heißt sie, glaube ich. Ich kannte sie vorher auch gar nicht. Und manche kennen sie, glaube ich, schon aus ein paar Indie-Filmen. Da ist sie, also ich habe hinterher gemerkt, dass sie schon ein bisschen einen Namen hat. Für mich eben komplett neu. Und sie spielt die Hauptfigur und im Grunde, was kann man sagen, um überhaupt den Film zu greifen? Die Handlung ist im Grunde, sie fährt mit ihrem Freund zu seinen Eltern. Genau, lernt die kennen. Sie eben. Auf. Und dann fahren sie wieder zurück. Das ist so im Grunde die Handlung. Genau, im Grunde ist das die Handlung und das. Währenddessen geht es einfach um alles. Ja. Ich finde das so faszinierend. Dieser Film geht einfach um alles. Und das in 2 Stunden zu packen, so extrem verkopftes Kino, das man teilweise auch ein bisschen aushalten muss. Ja. Aber es lohnt sich, diesen Film einfach auch mehrmals zu sehen. Das ist faszinierend. Ja, ich hab's. Faszinierend, was Menschen sich ausdenken können und das filmisch so zu verpacken. Ja, ist für mich auch wirklich so eine Leistung, die ich nicht, ich kann mich da nicht mal in der Theorie reindenken, wie das gelingt. Nein. Also ist, für mich ist es wirklich wie Raketenwissenschaft. So. Also es ist völlig unbegreiflich für mich, wie man das als Drehbuch umsetzt, als Geschichte, der man dann doch irgendwo folgen kann, die man aber nicht objektiv nacherzählen kann. Und trotzdem kriegt man ganz viel vermittelt und ganz viel bleibt hängen. Und es ist, wie du sagst, es ist manchmal auch eine Zumutung, es ist manchmal auch schwer, den Film zu gucken. Aber mein Gott, die Schauspieler sind so unglaublich gut. Also wirklich, Jessie Buckley, also hat mich manchmal wirklich gerührt, obwohl sie gar nicht eine unbedingt tief traurige, emotionale Szene da gerade hatte, sondern wirklich ihr Blick, nur diese Mikroexpressionen, diese Frau ist unfassbar in diesem Film. Und auch die anderen Darsteller, es sind ja nicht viele, die in dem Film vorkommen, aber man hat hier auch so sich so ein Best-of aus Schauspielern genommen, die weirde in weirde Projekte passen. Jetzt habe ich leider vergessen, wie ihr Freund nochmal heißt. Vielleicht heißt der Schauspieler nochmal, muss ich jetzt direkt googeln. Auf jeden Fall Todd aus Breaking Bad. Genau, eben. Und er ist halt generell immer auch wieder in sonderbaren Sachen zu sehen. In der zweiten Staffel von Fargo war er ja auch dabei. Toni Collette spielt die Mutter von ihm, also wenn sie die Eltern besuchen. Und Toni Collette ist ja auch, also seit Hereditary für mich ja sowieso, aber ist eben auch auf jeden Fall eine sehr eigenwillige Darstellerin. Und der Mann, also der Vater dementsprechend wird von, ich glaube, David Thewlis ist es. Die meisten, die meisten kennen ihn aus Harry Potter als Professor Lupin. Und oder als Hades aus Wonder Woman. Nee, ja, doch, doch, Hades? Doch, ich glaube schon. Ja, oder halt, auf jeden Fall ist er aber Wonder Woman, der Evil Dude. Ja. Das sind seine Mainstream-Sachen. Und er ist auch super. Also, er ist, stimmt, der ist auch in Fargo in einer der Staffeln. Und der spielt auch immer so weirde Dudes meistens. Und dieser ganze Film ist so bizarr und so unangenehm an manchen Stellen. Und trotzdem hat er mich tief berührt. Und es ist ein Beispiel dafür, dass es eben doch gehen kann. Also es kann schon sein, dass man manchmal Leuten einen Blankoscheck gibt und dass es ganz wichtig ist, dass die einfach machen dürfen, was sie wollen und dass es nicht darum geht, wie erfolgreich der Film ist. Denn so ein Film im Kino, sind wir ehrlich, der hätte gar keinen Erfolg im Kino. Das ist, den gucken ein paar Leute an, der nimmt nicht mal $1 Million eingefühlt, aber er ist super wertvoll und das ist für mich so die, das hat ein gewisses Budget, ganz klar, weil es Netflix ist und trotzdem ist es für mich Kunstkino auf dem obersten Level, weil es ganz, ganz persönlich auch ist und ich glaube, Charlie Kaufman auch ganz viel Persönliches immer in seinen Filmen verarbeitet und man spürt es, selbst wenn man es nicht versteht. Ja, man spürt, was er ausdrücken will, auch wenn man es selber für sich nicht formulieren kann. Ja, absolut. Was er da eigentlich gerade denkt oder macht oder was er da ausdrückt. Und jedes, also ich habe den Film, glaube ich, jetzt zweimal gesehen. Mhm. Und jedes Mal entdeckt man neue Sachen und der Film geht dann auch immer um andere Sachen für einen selber, je nachdem, welche Situation man den anschaut. Ja. Das ist wirklich ein universelles Meisterwerk für mich, keine Ahnung. Hey, es geht mir ähnlich. Also das ist das Schöne manchmal an Netflix, weil das, glaube ich, generell ein Thema ist, worüber wir noch reden können. Dass wir ja dieses Jahr viele Filme verpasst haben, weil viele Filme einfach nicht ins Kino gekommen sind. Die Kinos waren zu, dementsprechend wurde alles verschoben. Und das war natürlich der Vorteil an solchen Sachen, die von Anfang an für On-Demand geplant waren, weil da gab es keinen Grund, die nicht rauszubringen, so, weil die Leute gucken es ja eh zu Hause. Und eben, das wäre wieder so ein Film gewesen. Wenn der ins Kino gekommen wäre, der wäre auf jeden Fall verschoben worden. Und wer weiß, wo er überhaupt gelaufen wäre. Wahrscheinlich in 3 Kinos in Deutschland oder so. Also das, ja. Der hätte kein Publikum gehabt, ne? Ja. Zumindest nicht im Kino. Ja. Ja. Nee, also ja, für mich auch ein super Highlight, aber ja, jetzt nenn du mal was, ich arbeite hier ab. Ich würde, wenn wir jetzt schon bei etwas schwierigeren Filmen sind, würde ich den ersten Film, den ich nach dem ersten Lockdown im Kino wieder gesehen habe, nennen. Und zwar Berlin Alexanderplatz. Sehr gut, ja, ich habe ihn hier auch stehen. Also ja, hast du ihn noch? Ich habe ihn mir noch angeschaut, den habe ich noch nachgeholt und ja, aber ich lass dich mal erzählen. Du hast ihn vermutlich dann zu Hause geschaut. Ja. Für mich war das ein Film, den man, glaube ich, nur wirklich im Kino schauen kann. Also er ist sehr lange, 3 Stunden. Mhm. Und die spürt man teilweise auch, das ist keine Frage. Es ist halt die neue Interpretation von Alfred Döblins Berlin-Alexanderplatz-Roman. Es geht um einen Flüchtling, der aus Afrika übers Mittelmeer kommt und im Mittelmeer ist vermutlich seine Freundin ertrunken und er wird an der Küste angeschwemmt und er schwört sich, dass er ab jetzt ein guter Mensch ist und er hat halt eine kriminelle Vergangenheit auch, wo er herkommt und versucht eben in Berlin Fuß zu fassen und ein gutes Leben zu führen. Und im Film geht es halt drüber, kann jemand ein gutes Leben führen in einer Welt, der das Böse, um den Antagonisten ein bisschen zu zitieren. Für mich hat der Film unfassbar gut funktioniert. Mhm. Wie gesagt, das Kinoerlebnis, ich war mit einer anderen Person alleine in diesem Saal quasi gesessen, war sehr faszinierend für mich. Ich glaube, hätte ich ihn zu Hause auf einem kleinen Bildschirm geschaut, dann hätte ich ihn irgendwann ausgemacht. Also ich habe schon dieses Zwingen, wenn man im Saal sitzt und sich komplett auf diesen Film einlassen muss, das habe ich schon gebraucht für den Film. Wie gesagt, er ist sehr lange. Aber für mich hat er wunderbar funktioniert dann. Mhm. Also ich bin froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Wie ist so dein Fazit? Ja, also vielleicht kurz ein bisschen Kontext. Burhan Kobani hat ihn ja gemacht. Der letzte Film von dem war ja auch, glaube ich, ein Film, der dir sehr gut gefallen hat. Wir sind jung, wir sind stark, hieß der, glaube ich, ne? Da war in meiner Top-10-Liste des letzten Jahrzehnts. Ja, eben, genau. Also dementsprechend, der macht auf jeden Fall Filme, die sich auch mit dem Zeitgeist beschäftigen. Also, also eben auch hier ist es ja schon eine Adaption, dass die Hauptfigur jetzt ein Flüchtling ist in dem Fall, sondern ich glaube, im ursprünglichen Teil ist es einfach ein Arbeiter, der, glaube ich, aus dem Gefängnis kommt oder so und versucht jetzt sein Glück wieder zu finden. Und dementsprechend passt man diesen Text ja sehr an die moderne Zeit. Und es spielt ja auch heute, es spielt nicht irgendwann, sondern es spielt wirklich im Hier und Jetzt. Und wie du sagst, diese Länge ist natürlich krass, es ist ein 3-Stunden-Film. Ich muss auch da sagen, ich finde ihn wunderschön gemacht. Also gerade wenn Leute immer wieder Sorge haben, oh, deutsche Filme, und irgendwie merkt man denen schon so an, dass sie da irgendwie so auf einem kleinen Level produziert werden, finde ich hier überhaupt nicht. Ich finde, es ist super hochwertig gemacht und auch gut besetzt. Also sehr bekannt für viele ist sicher Jella Hase, die eine Nebenfigur spielt. Grandios. Genau, und Jella, da haben wir ja schon oft drüber geredet. Jella Hase verdient ihr Geld mit Fuck You Goethe und Das perfekte Geheimnis und so ein Zeug. Aber ich glaube, was sie sich in ihre Vita schreibt, sind solche Filme, weil das sind wirklich komplexe Sachen, in denen sie auch immer wieder brilliert. Sie ist eine großartige Schauspielerin. Eine der besten deutschen jungen Schauspielerinnen aktuell. Und ich fand diesen, also ich habe wohlgemerkt nie eine Version davon gesehen. Ich habe das Buch nie gelesen. Ich habe auch keine andere Verfilmung je von Berlin Alexanderplatz gesehen. Deswegen bin ich da relativ frisch rangegangen und wusste schon diesen Kontext. Ich wusste schon ein bisschen, dass das ein Klassiker ist und so, aber habe mich extra vorher auch nicht jetzt krass eingelesen, was sind die Unterschiede oder sowas, und habe das dann im Nachhinein erst gemacht. Das war auch für mich zum Beispiel dann gar nicht störend, dass man das adaptiert oder modernisiert hat. Also zumindest klang es für mich in den Kurzfassungen nicht so, als hätte man jetzt viel ausgelassen. Ich glaube, die wichtigsten Punkte sind drin. Was für mich bei dem Film manchmal nicht so ganz funktioniert, ist einfach, dass ich mit den Figuren manchmal einfach gar nicht mehr mitleiden konnte. Ich konnte sie an vielen Stellen einfach gar nicht mehr verstehen. Und das war für mich manchmal ein bisschen sonderbar, weil ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die in Situationen leben, in denen ich nicht lebe, sondern das hat zum Beispiel Wir sind jung, wir sind stark trotzdem gut gemacht. Also das waren nicht meine Lebensumstände und trotzdem konnte ich die Figuren gut verstehen. Und hier ist es irgendwie nicht so wirklich so. Also am Anfang schon, an vielen Punkten kann ich verstehen, dass man frustriert ist und dass man sagt, nee, dann muss ich es halt auf eine nicht so ehrliche Art und Weise versuchen, weil anders werde ich, blöd gesagt, nicht überleben in dieser Welt. Und das kann ich so gut nachempfinden. Und da würde ich niemals sagen, oh, was soll denn der Schmarrn jetzt? Oder warum macht man so einen Schmarrn? Für mich völlig verständlich. Eigentlich eher so im letzten Drittel des Films passieren dann einfach Dinge und die Charaktere machen Sachen, wo ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr hart, aber wo es mich ein bisschen fast an so einen schlechten Horrorfilm erinnert hat, wo die Teenies dann irgendwelche dummen Fehler am Ende machen und man sich so denkt, aber das weißt du doch besser. Ich weiß doch schon, dass du hast es ja sogar schon gesagt, dass du es besser weißt. Wieso machst du es jetzt trotzdem? Ja, das ist eben Sinn der Sache irgendwie auch. Also, dass sie sich halt absichtlich für den Scheißweg entscheiden, für das Dumme, für das, wo sie genau wissen, es tut ihnen nicht gut, wenn sie sich jetzt in diese Richtung drehen. Bei der Hauptfigur würde ich es noch verstehen, aber bei den Nebenfiguren war es für mich manchmal schwer zu greifen, warum die, also bei der Hauptfigur wird es komplex aufgemacht. Da wird mir klar gemacht, dass der gar keine andere Möglichkeit sieht, um im Leben weiterzukommen. Aber bei den anderen Figuren war es für mich manchmal nicht so greifbar. Was aber mich wieder in den Film zurückgebracht hat, auch wenn ich manchmal dadurch tatsächlich rausgerissen wurde, dass ich einfach nicht mehr mitleiden konnte oder mir der emotionale Kern plötzlich gefehlt hat zwischendurch. Schauspielerisch, wie ich schon gesagt habe, es ist einfach großartig. Und vor allem will ich hier rausstellen, ich habe gerade Jessie Buckley als die beste weibliche Performance nominiert aus meiner Sicht. Ich möchte ganz klar hier sagen, und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass du mir den nochmal ans Herz gelegt hast, den zu gucken. Denn Albrecht Schuch, das ist der Antagonist, war ja schon in deinem letztjährigen besten Film, Systemsprenger, war er ja auch schon, der Pfleger. Und dieser Schauspieler ist phänomenal. Das ist, es ist wirklich der Hammer, wie der diesen Film an sich reißt, tatsächlich auch. Und dementsprechend auch ein Stück weit, muss ich sagen, die Hauptfigur an die Wand spielt. Ich kenne den Hauptdarsteller nicht. Ich glaube, da ist auch nochmal eine Sprachbarriere tatsächlich da. Das kann auch viel ausmachen. Und Albrecht Schuch spielt auch, eben, er spielt den Bösen und er spielt definitiv schon eine sehr, sehr extreme Figur. Also seine ganze Körperhaltung, alles ist sehr, sehr extrem. Und für mich passt es zwar manchmal auch nicht zu den anderen Figuren, aber nichtsdestotrotz finde ich ihn großartig in diesem Film. Es ist Er spielt halt den verführerischen Teufel und das mit einer Wucht, das ist unfassbar. Also man versteht, warum sich der Protagonist so zu ihm hingezogen fühlt. Ja, also diese perfekte Mischung aus so, er ist das gefühlt reine Böse, aber er ist es ein bisschen auf so eine, ja, ein bisschen wie ein Tier, das nichts dafür kann. So, er ist halt einfach so und man kann es ihm gar nicht böse nehmen an manchen Stellen, wenn man sich denkt, ja, mein Gott, er ist halt ein Produkt seiner Umwelt, ne? Und es gibt dann schon irgendwann einen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt müsste man sich schon von ihm lossagen. Dafür ist er dann doch auch zu ehrlich in seiner bösen Natur. Aber schauspielerisch ist es einfach der Burner. Der Typ ist so krass gut, ey. Ja, also allein dafür lohnt sich schon. Ja, absolut. Also wirklich, wenn ich schon immer das sehe, es ist für mich jetzt auch eingebrannt, immer wie er sich seine Hand in die Hüfte so stemmt. Es ist für mich jetzt so gebrannt auf diese Figur, auf diesen Typen. Und wie gesagt, auch die anderen Darsteller, also eben auch Jelle Hase ist großartig. Ich finde auch, der Hauptdarsteller macht es jetzt nicht schlecht oder sowas, aber ich finde, er geht neben diesen Hochkarätern halt ein bisschen unter für mich. Joachim Krohl spielt ja auch noch in der Nebenrolle mit, auch so einen Gangsterboss, und der ist auch sehr gut in dieser Rolle, dieses ruhige und doch gefährliche. Und wie gesagt, also auch die ganze Szenerie, wie man Berlin nutzt, die Atmosphäre ist super stark mit der Musik und es sieht wirklich auch wirklich toll aus. Es ist super intensiv inszeniert, wie du sagst. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das im Kino noch eine ganz andere Wirkung entfaltet, als wenn man es auf der Couch guckt. Nee, also habe ich auf jeden Fall nicht bereut und war dementsprechend auch dankbar um diese Empfehlung noch von dir, dass ich den noch nachgeholt habe, weil gerade weil ich dieses Jahr wenig deutsche Sachen gesehen habe und die noch mal mehr untergehen, gerade wenn wir unser Kunstkino nicht haben, glaube ich, verpassen wir viele Perlen und das wäre klassisch was gewesen, was man verpasst, gerade wenn der so mitten in der Pandemie dann doch noch ins Kino geschoben wird. Wer riskiert es dann für den Film ins Kino zu gehen, wenn er nicht wirklich weiß, was das ist oder oh Gott, und dann ist es eher was Schwieriges und nicht was Leichtes. Will ich das jetzt sehen in so einem Jahr? Also ich glaube, der Film hat keinen leichten Startpunkt gehabt und geht vielleicht auch ein bisschen unter die nächsten Jahre, aber ich fand ihn wirklich toll gemacht, auf jeden Fall. Ja, ich auch. wollen wir gleich weitermachen mit dem Kinosommer? Ja, können wir schon machen, ja. Dann würde ich jetzt einfach mal hier den Elefant im Raum gleich mal reinwerfen. Ja. Tenet. Ja, Tenet. Eieiei. Auch dazu war eine Kritik geplant. Ich habe dann keine gemacht, aber schieß los. Also ich habe ihn zweimal geschaut, muss ich sagen. Und beim zweiten Mal funktioniert er besser als beim ersten Mal. Also ich glaube auch, also es gab ja das Meme, dass Christopher Nolan ganz absichtlich einen Film gemacht hat, der erst beim zweiten Mal Sinn macht, damit er mehr Geld einnimmt, damit die Leute auf jeden Fall zweimal ins Kino gehen müssen. Dann reicht es, wenn nur die Hälfte kommt. Ja. Ja, es ist, also der Soundtrack ist unfassbar Wahnsinn. Ja. Also der ballert, wenn Action-Szenen kommen, du sitzt da und vibrierst allein vom Soundtrack her. Es ist, der Burner. Ludwig Göransson, glaube ich, heißt der oder so ähnlich. Der auch für Black Panther den Soundtrack gemacht hat, glaube ich. Genau. Also ganz junger Typ auch, der ist noch gar nicht so, man denkt immer an diese Komponisten mit grauen Haaren, schon ein bisschen älter, John Williams-mäßig. Ich glaube, der Typ ist Mitte 30 maximal. Ja. Burner, der Soundtrack, richtig gut. Eigentlich sollte ja Hans Zimmer wieder den Soundtrack für seinen Film machen, für seinen Tenet. Und Hans Zimmer hat aber keine Zeit. Ich weiß nicht, wofür. Ich glaube, der war wegen Dune oder so verhindert, tatsächlich irgendwas anderem Größerem, ja. Und der hat eben Christopher Nolan dann Johan Göransson. Johan war es, genau. Ich dachte Ludwig, ja. Kann auch Ludwig gewesen sein. Auf jeden Fall Göransson. Ja. Und das war kein schlechter Vorschlag. Ich glaube, ein Hans-Zimmer-Soundtrack hat bei dem Film nicht so funktioniert, weil er nicht so modern und poppig ist. Das stimmt. Es wäre wahrscheinlich eher in die Inception-Richtung gegangen, was, glaube ich, schon funktioniert hätte, aber es war gerade cool, mal was Frisches, was anderes zu hören in einem Nolan. Aber auf jeden Fall, also beim ersten Mal schauen, was mir gefehlt ist, es wird sehr, sehr spät erst erklärt, was eigentlich passiert. Und damit meine ich jetzt nicht, dass irgendwie am Ende ein Mega-Twist kommt, der alles auf den Kopf stellt, sondern man versteht wirklich erst am Ende, was die da eigentlich gerade machen. Ja. Und dann beim ersten Mal schauen kann es sehr, sehr anstrengend sein, wenn man knapp 2 Stunden da sitzt und absolut keine Ahnung hat. Ja. Und man kriegt dann natürlich irgendwie die Idee ein bisschen erklärt so zwischendrin. Aber worum es eigentlich geht, also was ist das Ziel, das versteht man halt wirklich erst am Schluss so wirklich. Und wenn man das halt schon weiß und dann den Film nochmal ein zweites Mal sieht, dann weiß man halt, was Sache ist und kann sich auf den Film wirklich auch ein bisschen einlassen, was halt mir beim ersten Mal sehr, sehr schwer gefallen ist. Ja, vor allem es ist halt ein Science-Fiction-Film und es ist ein High-Concept. Es ist irgendwas, wo Christopher Nolan Wochen, Monate dran sitzt, an irgendwelchen Whiteboards, sich das auch alles überlegt mit Sicherheit. Und ich finde, das spürt man hier stärker als jemals zuvor in seinen Filmen, dass sicher im Konzept, wenn du es aufzeichnest, dann funktioniert das vielleicht alles, aber er hat diesmal nicht versucht oder hat gesagt, ihr müsst es halt mehrmals gucken, sonst versteht ihr es halt nicht und ihr kommt nicht mit, weil ihr manche Sachen, also es ist wie Memento auf extrem gedreht, so bei Memento, den verstehst du auch die ersten 20 Minuten nicht, bis du die Struktur erkennst und merkst, okay, hier laufen Sachen rückwärts, also muss ich ein bisschen anders denken in der Art, wie ich die Szenen gucke. Ich muss mir das Ende von Szenen merken, weil das spielt jetzt gleich nochmal eine Rolle oder so. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, als hätte er hier Tenet mit irgendeinem krassen als hätte er Memento mit einem High-Concept wie Inception gemischt und das zusammen funktioniert aber nicht. Du kannst nicht eine super abstrakte Welt machen mit ganz extremen Regeln und dann auch noch die Erzählstruktur komplett in den Häcksler schmeißen. Und dann bist du am Ende, stehst du halt da. Also ich habe dann irgendwann mal gedacht, es ist wahrscheinlich auch ein Kunstgriff irgendwo, über den man diskutieren könnte, dass er die Struktur des Filmemachens an sich hier wieder in Frage stellt. Also dass er teilweise Sachen vorwegnimmt und durch einen Dialog zum Beispiel sagt, hey, folgende Sache, die in 2 Stunden passiert, das läuft auf jeden Fall. Also das ist das Absurdeste für mich an manchen Stellen gewesen, dass der Film sich in sich spoilert an manchen Stellen und sich sagt, hey, übrigens das und das, das gelingt übrigens in 2 Wochen. Und dann vergisst du es als Zuschauer einfach und in 2 Stunden passiert es. Und du denkst dir so, oh, hoffentlich kriegen sie es hin. Achso, nee, eigentlich weiß ich schon, dass es. Also ja, es, natürlich wird es gelingen. Sonst wären sie ja nicht hier, weil das ist halt das Problem auch, glaube ich, mit diesem Konzept, weil ja alles schon passiert und passiert ist und halt eigentlich auch gleichzeitig passiert, weil alles rückwärts passiert, aber auch vorwärts. Und ja, sehr, sehr verkopft. Und ich finde, er hat ja auch in Dunkirk schon sehr mit der Erzählstruktur irgendwie rumgespielt, was ich jetzt irgendwie auch ein bisschen nervig fand in Dunkirk. Okay, nee, da hat es mir aber gut gefallen, muss ich sagen, in Dunkirk. Mir war das zu kompliziert, muss ich sagen, für einen Kriegsfilm, der doch recht simpel eigentlich ist. Ja. Und mit Zeit hat er ja auch schon immer rumgespielt. Hier. Ja, also Zeit, es ist wieder Rick and Morty Joke. Also Christopher Nolan sagt sich, der steht immer vor so einer Tafel und sagt sich, I will mess with time. So, also das ist einfach, er liebt es einfach mit Zeit. Also keine Ahnung, ich glaube, wenn Zeit eine Person wäre, er würde sie gerne heiraten. Das ist wirklich absurd. Ja. Und jetzt in Tenet hat er für mich eben eine komplizierte Erzählstruktur mit seiner Faszination für Zeit eben gemischt und das nicht immer hoch erfolgreich. Das Problem ist vor allem, ich glaube, das, was Nolan ja schon seit vielen Filmen unterstellt wird und nicht in jedem Film gleich stark vielleicht erkennbar ist, aber generell sind seine Filme eher komplexe Geschichten und Konzepte, aber er ist kein Filmemacher der Emotion oder der emotional greifbaren Figuren. Und manchmal kriegt er es dann doch hin, so in Interstellar, finde ich, hat er den besten Mittelweg gefunden. Seine Figuren haben noch einen emotionalen Kern, sind aber trotzdem in einer fantastischen Science-Fiction-Geschichte gefangen, die eigentlich allein schon die ganze Aufmerksamkeit fordert und man gar keine Zeit hat, sich auch noch auf Menschen einzulassen, blöd gesagt. Auch Inception, finde ich, hat es noch funktioniert. Eben bei Dunkirk war das dann schon so, da waren die Figuren für mich eigentlich nicht mehr greifbar, sondern die Figuren waren einfach Schablonen und waren Stand-ins für historische Ereignisse und die Figuren waren nicht emotional ausgearbeitet. Und hier treibt das halt so auf die Spitze und ja, es ist ein plattes Argument, aber unsere Hauptfigur, der Protagonist, hat nicht mal einen Namen, sondern er heißt tatsächlich der Protagonist und daran merkt man, wie er komplett dekonstruiert, was überhaupt Film ist vielleicht an der Stelle auch und Handlung und emotionaler Bezug. Und das wäre okay für mich, wenn er einfach konsequent sagen würde, okay, das sind keine echten Figuren hier, das sind Konzepte, das sind Botschaften, die bedeuten irgendwas. Aber an anderer Stelle macht das dann doch so platt. Also die Figur von Elizabeth Debicki, tolle Schauspielerin, aber mein Gott, ist das platt, auf was er diese Frau reduziert. So, sie ist einfach nur die liebende Mutter und das ist ihre ganze Story in einer Geschichte, wo es buchstäblich um den Untergang von allem geht. Das ist halt einfach, naja. Ja, wie gesagt, ich war beim ersten Mal kein großer Fan, aber allein für die recht einfallsreichen Action-Szenen und den Soundtrack lohnt es sich auf jeden Fall, den Film zu schauen. Absolut, also ich habe es auch nicht bereut und ich würde auch nicht sagen, dass man es bereut, den Film zu gucken. Ich würde auch den nächsten Nolan-Film bedenkenlos wieder angucken, weil er macht auch definitiv seine eigenen Sachen und er darf sie auch machen und ich finde es schön, dass jemand auch auf dem Level das machen darf, weil es ist definitiv ein sehr teurer Film gewesen, das sieht man. Und manche Sequenzen machen super viel Spaß und natürlich, ich bin ja jetzt seit ein paar Jahren ein riesiger Robert Pattinson-Fan geworden, nachdem ich ihn in Twilight so verschmäht habe. Und jeder heißt Robert Pattinson, als er für Batman angesagt wurde, alle so, blöder Twilight-Schauspieler und ich so, schaut euch mal an, was der seit Twilight gemacht hat, freut euch. Ich wollte gerade sagen, da haben wir eh schon drüber geredet, dass wir uns schon freuen, wenn die Leute alle nach Batman ihn feiern werden und wir sagen, ja, wir waren aber schon vorher da, wir waren schon da bei, keine Ahnung, The Lighthouse, da waren wir schon an Bord und dann gesagt, der Typ ist geil. Nee, also Robert Pattinson ist auch hier super. Ich mag ihn, er ist so charismatischer Schauspieler. Und auch der Hauptdarsteller, ich glaube John David Washington heißt er, an sich, also eine körperliche Performance, was der hier abliefern muss, ist super anstrengend, aber er ist halt keine Persönlichkeit, er ist keine Figur und das tut mir für den Schauspieler leid, weil er kriegt halt keinen emotionalen Kern. Es ist sehr, sehr eindeutig für mich einfach, was wäre, wenn Nolan einen Bond-Film machen würde und das ist seine Antwort. Also sein Bond-Film wäre das hier. Und was haben Bond-Filme in der Regel nicht? Sie haben halt keine tiefen emotionalen Kerne. Ihre Figuren sind nicht super komplex, sondern sie sind Schablonen. Und es geht mehr um das Spektakel. Und das ist hier auch der Fall. Und dazu kommt dann im Gegensatz zu einem Bond-Film natürlich noch ein sehr komplexes und durchdachtes Konzept, was aber eben nicht immer an den Zuschauer weitergegeben wird, dass wir auch das verstehen können. Oder eben erst im zweiten Anlauf. Für mich gibt es immer noch ein, zwei Stellen, die ich selbst mit Erklärvideos noch nicht verstehe. Also es gibt wirklich ein, zwei Sachen, wo ich immer noch nicht verstehe, wie genau läuft denn das an der Stelle ab? Weil im Konzept schön und gut, aber wie muss ich es mir bildlich vorstellen? Es ist definitiv ein Film fürs Kino. Das war der eine Film, für den ich es im Sommer auch riskiert habe, ins Kino zu gehen, sage ich ehrlich. Und habe es auch nicht bereut, ihn auf der großen Leinwand zu sehen. Und ich würde ihn mir auch sofort nochmal anschauen. Aber es ist halt nicht ganz so der Home Run, den Nolan manchmal schon noch hinbekommen hat in den letzten 10 Jahren. Ja, stimme ich zu. Ja, ich habe noch was hier stehen, das geht wieder in die Streaming-Richtung. Es ist ein absoluter Mainstream-Pick insofern, aber ich muss mich dem Hype leider einfach anschließen. Wir könnten darüber diskutieren, ob es ein Film ist, und zwar ist es das Musical Hamilton, das ja dieses Jahr auf Disney rauskam und veröffentlicht wurde. Und ich habe das mit einer Freundin gesehen und ich war super skeptisch, weil dieser Hype von Hamilton so extrem die letzten Jahre ist. Und ich will es an der Stelle einfach nur kurz erwähnt haben. Mein Gott, macht das fucking Spaß. Alter, es ist so komisch, wenn man diesem Hype auch so nachgeben muss und es so zugeben muss. Aber mein Gott, wenn man Musicals ansatzweise was anfangen kann, macht es einen brutalen Spaß. Wie gesagt, es ist nicht wirklich ein Film, es ist ein abgefilmtes Musical. Das ist auch zu keinem Zeitpunkt, sieht man das nicht. Aber ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das aber rande mal, nur so ein kleines Ding. Ich habe jetzt auch noch keinen Disney Plus, aber ich habe mir für einen Film, über den wir wahrscheinlich nachher auch noch reden, habe ich mir für ein paar Stunden einen Account geschnurrt. Okay, ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Ich bin mir nicht sicher, was das noch wird. Ich weiß nicht, ich hätte so ein paar Sachen, die ich erwähnen will, ähnlich wie Hamilton, die aber jetzt nicht die allerbesten Sachen des Jahres waren, aber die ich nicht schlecht fand. Also das könnte man auch kurz abfrühstücken. Kannst ja was einwerfen, wenn du davon was gesehen hast oder das gut fandst. Zum einen muss ich kurz natürlich noch weiter hier Fanclub für Robert Pattinson machen. The Devil All the Time, ein Netflix-Film, der dieses Jahr rauskam, von Antonio Campos. Ich kenne nichts von dem Herrn, ich habe vorher nichts gesehen. Sehr düstere Story, wenn man den Trailer guckt, hat man das Gefühl, man guckt, das ist Werbung für eine neue Staffel True Detective. Es wirkt super düster und spielt irgendwie auch auf dem Land draußen und eindeutig geht es hier um Mord und ja, böse Menschen und es sieht richtig cool aus, ehrlich gesagt. Es macht richtig Laune. Es ist sehr prominent besetzt. Tom Holland, der aktuelle Spider-Man, spielt eine der Hauptrollen. Eben dann Robert Pattinson spielt mit Mia Wasikowska, die aus Alice im Wunderland bekannt ist. Also ein Haufen namhafte Schauspieler spielen hier mit. Es ist eine düstere Geschichte um Generationen von Gewalt und von Betrug und sowas. Und auf der Ebene mega, mega geil, aber leider ist das Potenzial, was da ist, wird leider nicht so toll umgesetzt. Und es bleibt am Ende dann eher durchschnittlich und es bleibt vor allem sehr vorhersehbar. Aber Robert Pattinson in diesem Film, großartig, spielt einen Pfarrer und ich weiß nicht, was er da schon wieder für den Dialekt drauf hat. Es ist so fucking weird. Ich liebe, was für absurde Entscheidungen der in Filmen trifft. Und es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Er hat eine ganz kleine Rolle, nur er ist auch nur 20 Minuten in dem Film oder so. Aber den wollte ich kurz abfrühstücken. Ich weiß nicht, ob du ihn überhaupt gesehen hast. Nee, der schien mir sehr anstrengend. Ja, ist er auch, aber leider gar nicht auf die schöne Art und Weise anstrengend. Nicht auf diese, wo man sagt, es bleibt was hängen. Sondern man vergisst den Film dann doch auch nach ein paar Wochen relativ konsequent wieder. Und der Film, glaube ich, will eigentlich lieber im Gedächtnis bleiben von den Botschaften, von dem Feeling, was er eigentlich versucht zu erzeugen. Ja. Dann habe ich noch Vivarium gesehen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist mit Jesse Eisenberg und Imogen Poots, glaube ich, heißt sie. Den wollte ich unbedingt sehen, aber gibt es ja irgendwie nirgendwo. Amazon Prime tatsächlich, musste ich mir auch gönnen. Ich glaube, der war bei Amazon Prime dann inkludiert, wenn man es hatte. Also man musste ihn nicht extra ausleihen. Da gab es ihn einfach. Ich habe leider kein Prime, ich boykottiere Amazon. Habe ich auch nicht mehr, also bei mir ist jetzt auch meine Studentenzeit offiziell vorbei seit März, und seit letztem März, und deswegen lief es dann auch aus und ich habe es auch nicht verlängert. Und ja, kann man auch nicht viel sagen. Kleiner Film, ist eher ein Albtraum-Szenario. Es geht um ein junges Pärchen, das sich ein Haus anschaut und in so einer Nachbarschaft, wo auch alle Häuser gleich aussehen, und plötzlich merken sie können die Nachbarschaft nicht mehr verlassen. Sie hängen dort fest und egal wie viele Straßen sie entlanglaufen, sie kommen immer wieder am selben Haus raus. Und ist eher sowas wie eine Black Mirror-Folge für 45 Minuten. Da wäre das Konzept auch ganz cool und ganz witzig. Und ich mag Imogen Poots sehr gerne. Ist eine tolle Schauspielerin. Ich sehe die richtig, richtig gern. Jesse Eisenberg schafft es erfolgreich, wieder unsympathisch zu sein. Ich weiß nicht, ob ich diesen Menschen jemals in einem Film mögen werde. Vor allem, er ist ja eindeutig ein Protagonist, aber der hat sowas in sich Unangenehmes für mich. Und wie gesagt, ist eher was als kurze oder als Folge für eine Serie funktioniert hätte. Aber als Film hat es dann doch zu wenig zu sagen. Aber ja, war trotzdem ganz, ganz nett. Und dann hätte ich hier noch Wolfwalkers. Das ist ein Apple Plus TV exklusiver Shit. Wow. Auch ein Dienst, den ich mir eigentlich nicht selber geleistet hätte. Ich habe dann einfach durch meinen Vater diesen Zugang bekommen, weil der religiöser Apple-Nutzer ist. Und dadurch habe ich dann Zugang zu diesem Account bekommen. Und Wolfwalkers ist ein Animationsfilm und insofern kann ich ihn dir sehr ans Herz legen, dass er wirklich unfassbar schön gemacht ist. Also optisch der absolute Burner, richtig, richtig geil. Geht einfach, spielt so, ja, in so einer Fantasy-Welt, alles so ein bisschen mittelalterlich und es geht einfach nur um ein kleines Mädchen, das unbedingt ihrem Vater, der ist Jäger und sie will immer mit ihm zusammen jagen gehen und so. Und es geht darum, dass im nahegelegenen Wald müssen die Wölfe vertrieben werden. Und da will sie ihm eigentlich gerne helfen und dann lernt sie aber oder erfährt sie dann, dass unter den Wölfen auch, ja, sowas wie eine, ja, keine Ahnung, wie eine Zauberin ist, eben ein Mädchen in ihrem Alter, das sich in einen Wolf verwandeln kann, aber auch in einen Menschen verwandeln kann. Und dann steht dann so eine Freundschaft und die Geschichte ist, das ist das, warum es nur eine Erwähnung kurz ist, es ist nicht eines der absoluten Highlights für mich dieses Jahr, weil die Geschichte leider sehr, sehr simpel ist, es hat wenig Tiefgang, aber gemacht ist es unglaublich schön, muss ich sagen. Also wirklich, wirklich krass, also mit der schönsten Animationsfilm des Jahres, würde ich sagen. Willst du gleich bei Animationsfilmen bleiben? Ja, hau rein. Dann würde ich jetzt nämlich einfach mal Soul noch in den Top. Ach, dafür hast du dir das etwas. Ja, habe ich nicht gesehen. Okay. Ja. Also ich habe mir angeguckt. Es ist kein Kinderfilm. Okay. Ja, bei Pixar ist das ja oft so ein bisschen auf der Kippe, ne? Ja, aber da, also das ist wirklich ein Film für Erwachsene. Natürlich hat er auch seine Slapstick-Momente und Kinder können sicherlich auch lachen. Aber es geht halt um einen Mit-40er in New York, der irgendwie halt seinen Traum erfüllen möchte, berühmter Jazz-Klavierspieler zu werden, genau. Und das aber bisher noch nicht geschafft hat und deswegen in der Schule sitzt und da Kinder unterrichtet. Und dann landet er in einen Gig mit einer berühmten Jazzspielerin und läuft irgendwie relativ glücklich durch die New Yorker Straßen. Die übrigens wieder, also animationstechnisch unfassbar. Mhm. Auf jeden Fall findet er durch seine Unachtsamkeit den plötzlichen Tod. und landet dann eben, seine Seele landet dann im Jenseits und er will es nicht akzeptieren und geht dann nicht weiter ins große, ins Great Beyond, glaube ich, heißt das, sondern stürzt dann in eine Welt, wo eben neue Seelen für ihr Leben auf der Erde vorbereitet werden. Und da lernt er die Seele 22 kennen und der muss er quasi versuchen beizubringen, warum es sich lohnt, auf die Erde zu kommen und nicht für immer im Nimbus rumzuhängen. Mhm. Und ja, der Film geht um nichts anderes als den Sinn des Lebens. Ganz simpel, einfaches Konzept, kann man mal kurz runterbrechen in einem Animationsfilm. Ja, für Kinder. Aber es ist, also der Mittelteil ist auf jeden Fall für Kinder ausgelegt. Es gibt dann so ein Körpertauschelement und so weiter. Ist auch recht lustig und witzig. Aber das Konzept an sich, ich glaube, wenn ich jetzt 6 oder 7 Jahre alt wäre, dann würde ich den Film nicht anschauen wollen, weil einfach für mich zu langweilig wäre als Kind. Aber als Erwachsenen, also ich weiß nicht, ob du Disney Plus hast oder so. Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe auch Hamilton nur durch die Freundin gesehen. Die kam extra zu Besuch und dann haben wir den angeguckt. Deswegen, ich habe keinen Disney Plus. Ja, aber lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde das Ende ein bisschen inkonsequent, wenn man schon in diese Richtung geht, aber trotzdem, also ich habe es nicht bereut, den anzuschauen. Ist auf jeden Fall wieder ein typischer Pixar-Film. Ja, ich bin da ja immer bei Pixar ja sehr, ist glaube ich eh bekannt, ich bin ja bei Pixar immer so der eine Mensch, der es nicht mag. Keine Ahnung warum. Ich glaube, es ist wirklich der Animationsstil. Ich mag immer nicht, dass das alles so Luftballon-mäßige Figuren sind. Und aber die Geschichten wird mir immer wieder ans Herz gelegt, dass die Geschichten ganz, ganz toll sind. Es ist eher die Aufbereitung, die mich immer abschreckt. Aber bei Soul habe ich auch tatsächlich gezögert. Da habe ich auch gedacht, dass der wahrscheinlich schon ganz cool wäre. Das ist ein bisschen immer noch wie mit Inside Out, den ich auch immer noch nicht nachgeholt habe. Und das ist auch dieser eine andere Pixar-Film, wo ich mir auch mal denke, den sollte ich jetzt schon mal gucken eigentlich. Ich glaube, dass der geil ist. Der gefällt dir nämlich. Also Inside Out auf jeden Fall. Inside Out ist auch der bessere Film als Soul. Mhm. Aber Soul kommt sehr nah an Inside Out ran. Das auf jeden Fall. Ja. Nee, also sah schon auch cool aus und vor allem, es ist natürlich technisch absolut Meisterleistung. Das muss ich vielleicht dazu noch sagen, weil ich es vorher nicht gesagt habe. Wolfwalkers ist ein Animationsfilm, aber es ist komplett in so einem Zeichenstil wieder. Es ist alles sehr klassisch, so es erinnert wahrscheinlich am Stil am ehesten an sowas wie, ich weiß nicht, ob du Dexter kanntest, diese alte Zeichentrickserie oder sowas. Alles sehr kantig und kubistische Formen und aber eben eindeutig nicht dieser Pixar-Animationsstil. Wollen wir noch über einen ich habe einen Kurzfilm noch gesehen. Ein Kurzfilm, okay, ja. Auf Netflix. Der ist mal zwischenzeitlich ziemlich gehypt worden. If Anything Happens, I Love You. Okay, ja, sag mir nichts. Es geht um zwei Eltern, die am Tisch sitzen. Also wie gesagt, das ist ein Kurzfilm. sitzen am Tisch und großes Schweigen zwischen ihnen, weil offensichtlich irgendwas Tragisches passiert ist. Das Kind ist nicht mehr da und dann kann man sich schon vorstellen, was ungefähr passiert. Und dann geht es darum, wie die Eltern mit dieser Trauer klarkommen und was mit ihrer Tochter eben passiert ist und warum. Und ja, eigentlich kann man durchgehend Oh, ja, durchweinen. nice, let's go. Ja, es ist auch bei einem Jahr, das so leicht fällt, da kann man sich auch mal ein bisschen was Hartes gönnen. Also wie gesagt, ist auch nur ein kurzes Weinen. Ich glaube, der ist 10, 15 Minuten lang. Ich weiß es gerade nicht. Aber sehr berührend. Und ich glaube, jeder, der sich auch nur ansatzweise irgendwie reinversetzen kann, wie es ist, wenn man jemanden verliert, den man liebt, und wenn es dann auch noch das eigene Kind ist, glaube ich, wird den Film mögen, beziehungsweise wird sehr, sehr viel Tränen verlieren, während er sich den Film anschaut. Auch animiert oder? Auch animiert, ja. Auch relativ minimalistisch animiert. Aber ja, man kann sich super reinversetzen. Ich weiß nicht, ich bin gerade wieder emotional aufgewühlt, wenn ich dran Okay, es klingt denke. schon nach einem starken Prädikat besonders wertvoll von dir. Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine Sichtung wert und viel Wie war Zeit der kostet es ja Titel nicht. war? If anything happens, I love Aber das you. klingt schon so, oh Gott, das klingt schon hart. Ja, wenn der Satz kommt. Ja, okay, aber ich notiere mir den mal. Ich glaube, ich hole den noch nach. Ich habe auch nur noch zwei Sachen, die ich abhake, die ich einfach kurz erwähnen will. Beides wird nicht ansatzweise deiner emotionalen Geschichte gerade gerecht, deswegen hake ich sie auch nur ganz kurz ab. Natürlich habe ich dieses Jahr auch Tiger King gesehen und ja, auch ich fand Tiger King unterhaltsam und witzig. Ich weiß nicht, ob du das auch. Ja, Ja, stimmt. das ist komisch, ne? Bei sowas denkt man wirklich, ja, das ist doch schon ewig her. Ich glaube, Tiger King war im März und war dann Ja. 2 Wochen lang hat das Internet gebrannt wegen Tiger King. Alle fanden es super toll und keiner erinnert sich jetzt mehr dran. Aber ja, fand ich natürlich auch ganz witzig. Und was ich noch im Kino gesehen habe tatsächlich, war The Invisible Man. Das ist einer dieser vielen Anläufe, wieder klassische Horrorfiguren wiederzubeleben. In dem Fall eben der Unsichtbare. Und in dem Fall hat es aber relativ gut, würde ich sagen, funktioniert. Ich fand den Film auch ziemlich gut. Ich muss sagen, 20 Minuten kürzer und das Ende ein bisschen anders, aber sonst war der Film echt richtig gut. Vor allem der Aufbau, bis dann gelüftet wird, Ja, genau. was passiert oder was los ist, fand ich den Film richtig, richtig Also vor stark. allem, weil man. Sorry, ja. Ja, ich wollte nur sagen, dass sie halt auch eine fabelhafte Ja, Schauspielerin ist. Elizabeth Moss ist immer richtig gut. Es ist immer ein bisschen bitter zu wissen, dass sie überzeugte Scientologin ist. Das ist ein bisschen hart. Aber ich glaube schon, ja. Aber sie ist eine super Schauspielerin auch schon. Also seit Mad Men kenne ich sie und in Mad Men war sie schon ein Scene-Stealer. Und seitdem immer, was auch immer ich sie sehe, sie macht auch ganz bewusst, das ist ja so ihr größere Mainstream-Rolle, sie macht eigentlich eher so Indie-Sachen und sehr schwierige Rollen auch, die sie spielt. Und was man hier einfach super erkannt hat bei diesem Film, und ich meine, natürlich bietet sich das Konzept eines unsichtbaren Monsters dafür auch an, aber ganz grundsätzlich finde ich immer, im Horror, das Effektivste ist das, was du nicht zeigst, weil dann arbeitet der Zuschauer und dann arbeitet die Vorstellungskraft des Zuschauers. Und du kannst dir selber so viel gruseligere Sachen irgendwo reindenken und dich in so Szenarien, ja, dich da reinfressen, als wenn du es einfach platt zeigen würdest und eine platte Verfolgungsjagd zum Beispiel machen würdest, sondern einfach nur diese Ruhe mal in manchen Szenen, die Präsenz von etwas zu zeigen, indem man einfach einen leeren Stuhl filmt und da ist Ja. nichts, aber durch das, wie der Film das inszeniert und logischerweise durch das Konzept des Films, sind solche Szenen trotzdem effektiv und können gruselig sein oder zumindest eine starke, intensive Stimmung verbreiten. Und das haben die auf jeden Fall hinbekommen. Ich bin völlig bei dir. Ich bin auch nicht ganz zufrieden mit allen Sachen. An manchen Stellen ist es dann doch sehr Mainstream, was auch so das Finale angeht und so. Aber, Wird dann ja. tatsächlich verfolgt, die, wie du gerade meintest, Genau, in eben. Also diesem Rahmen. irgendwann können sie dann auch nicht anders und müssen so ein bisschen ins Effekthascherische umschwenken. Aber zwischendurch ist es super, super interessant, auch vor allem, wie mit ihr umgegangen wird. Also auch der Film. Schafft es auch ein bisschen, dieses Thema zu modernisieren, auch diesen Missbrauch von Frauen auch da irgendwo mit reinzubringen. Und das finde ich am Anfang auch nicht platt zu machen oder so, sondern das Komplex im Raum stehen zu lassen, diese Gewalt, die nachwirkt im Grunde, diese toxische Beziehung, die sie hatte und wie sie das nicht loslässt, aber eben als Parallele dazu, dass dieser Mann ja tatsächlich noch präsent ist, aber jeder denkt, sie würde das nur psychologisch noch so verarbeiten. Nee, das fand ich dementsprechend einfach cool. Eine coole Idee und eine gute Art, sowas zu modernisieren. Und was sie da schlauerweise gemacht haben, ist, weil es ja eigentlich auch von dem Studio wäre, hier, die ja auch Werwolf und Dracula und sowas machen könnten. Ich glaube, es ist ja auch Universal. Und dass sie das nicht jetzt irgendwie in dieses komische Franchise eingebunden hatten, was sie ja versucht hatten zu starten, was ja kläglich gescheitert ist mit der Mumie und hier Dracula Untold und wie das alles heißt. Da hatten sie ja auch alle möglichen Leute schon gecastet und dann hat sich das ja alles wieder verworfen. Der Film, glaube ich, ist auf einem relativ kleinen Budget entstanden. Ja. Und ja, eben, man merkt einfach dadurch, dass der Film in sich geschlossen ist und nicht versucht, hier irgendwie auch eine größere Geschichte zu erzählen. Es geht eben nicht darum, dass die Welt untergeht, sondern es geht um eine einzelne Frau, die von einem einzelnen Arschloch verfolgt wird, der leider Zugang zu unschönen Möglichkeiten hat. Und ja, also deswegen, es war teilweise wirklich sehr effektiv und klaustrophobisch auch erzählt. Ja, finde ich auch. Noch eine kleine Kinoenttäuschung, das war dann auch der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe. Weil das Leben war so scheiße und ich dachte, jetzt muss ich mal ins Kino gehen und mir was Nettes, Aufmunterndes angucken. Und dann habe ich mich in Der geheime Garten gesetzt. Ah, der war noch im Kino zu sehen. Ja, ich glaube, das war die letzte Woche, oder? Bevor das Kino wieder zugemacht wurde. Ja. Und es war nicht die aufheiternde, muntere, farbenfrohe Geschichte, die ich erhofft habe. es war aber auch kein guter Film, muss man auch sagen. Mhm. Aber es war ein sehr, sehr auch deprimierendes Erlebnis. In vielerlei Hinsicht. Ich glaube, worum geht es überhaupt? Ich habe echt gar keine Ahnung, was das ist. Es geht um ein Mädchen, das, glaube ich, mit ihren Eltern in Indien lebt. Und dann passiert da irgendeine Revolution und die Eltern werden ermordet. So fängt der Film schon mal an. Und du denkst dir nach erst 10 Minuten, ach, fuck my life. Ja, doch, falscher Film. Und dann kommt sie eben nach England ich glaube, das ist der Mann oder der ihr Onkel, sagen wir einfach, es ist ihr Onkel. Der hat halt eine schöne Villa, gespielt von Colin Firth. Und sie kommt halt da unter und da lebt halt auch noch der Sohn von Colin Firth, aber der ist irgendwie ans Bett gebunden durch eine Krankheit. Und sie läuft dann irgendwie durch die Ländereien, trifft dann noch einen anderen Jungen und dann entdeckt sie einen geheimen Garten, der sehr fantasievoll ist. Mhm. Und ein bisschen magisch auch ist. Ja, aber der Film ist sehr, sehr langsam. Er ist sehr, wie gesagt, teilweise echt auch deprimierend. Aber bei dem Ganzen dann leider nicht sehr erfolgreich. Also er ist dann irgendwie sehr einfach enttäuschend. So. Es wirkt ein bisschen so, wie du es erzählst, als wenn jemand so ein bisschen Pans Labyrinth nochmal gemacht hätte. Also durch die Erzählung. Der geheime Garten ist ja auch eine klassische Geschichte. Also ist ja schon öfters verfilmt worden. Ist ja auch eine Geschichte. Ist natürlich keine neue Story, die da jetzt irgendwie gebracht wird. Aber es wirkt alles ein bisschen... Ich glaube, es ist zu viel gewollt worden dafür, für den Film, als dass sie ihn einfach als spaßigen, unterhaltsamen mit Kinderfilmen mit ernsteren Tönen irgendwie gemacht haben, haben sie halt einen ernsten Film mit kurzen, spaßigen Einschüben gemacht. Funktioniert hat es nicht für mich, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich so ein Film, wo man in 5 Jahren gar nicht mehr weiß, dass er existiert. Ja, ganz genau. Ich habe noch eine auch Enttäuschung, wo ich mir einfach mehr erhofft hatte und dann bin ich mit meinen Enttäuschungen für dieses Jahr auf jeden Fall durch. Und zwar, ich finde es schön, wie ich immer den Kontrast gerade zu deinen ernsten Filmen setze, mit meinen bescheuerten Sachen. Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Ich weiß nicht, ob du dir überhaupt angeschaut hast auf Netflix. Ich habe mir nicht angeguckt, weil ich so Rauchsachen ehrlich gesagt nicht so feiere. Nee, ich bin ja ein ziemlicher Sucker dafür, sogar wenn es von den richtigen Leuten ist. Und ich bin auch jemand, der Will Ferrell immer noch verteidigt, auch wenn er in den Jahren natürlich jetzt nachgelassen hat. Aber eben die klassischen Sachen, die mit Adam McKay gemacht hat, da schwöre ich ja wirklich drauf bis heute. Da habe ich auch dieses Jahr wieder einige Sachen angeguckt, also eben Stiefbrüder und so. Ich liebe das. Auch Ricky Bobby, König der Rennfahrer. Großartig. Und das war halt jetzt ein ganz neuer Film, ist auch nicht von Adam McKay gewesen. Und ich fand das Konzept super lustig. Ich dachte mir, okay, das wird der Burner. Man widmet sich dem Eurovision Song Contest, aus amerikanischer Sicht wohlgemerkt. Also auch dieses Konzept kennen die vielleicht gar nicht oder ist da nicht so bekannt. Und es geht eben um ein isländisches Musikduo, das letzten Endes die Chance bekommt, beim Eurovision Song Contest für Island anzutreten. Und Will Ferrell und Rachel McAdams, das ist auch eine brillante, großartige Schauspielerin, die in diesem bescheuerten Film dann mitspielt, was ich immer liebe, wenn sich ernsthafte Schauspieler für so einen Schmarrn hergeben. Und sie ist auch super in dem Film. Ich finde sie ziemlich gut. Ich finde auch Ino in Ordnung, Will Ferrell. Das Problem ist wirklich, dass das Konzept auch wieder so viel Potenzial bieten würde für so viel absurden Humor. Und leider hat es wirklich nur 2, 3 Sachen, die wirklich lustig sind. Darunter natürlich der Ja-Ja-Ding-Dong-Song. Der ist wirklich großartig. Und also den kann ich auch nur empfehlen, die Szene mit dem Ja-Ja-Ding-Dong-Song. Aber ja, leider nutzt es sein Potenzial überhaupt nicht aus und bleibt an vielen Stellen wirklich so. So die erste Idee, die du hättest für einen Joke zum Eurovision Song Contest, wird dann immer direkt umgesetzt und genommen. Der Film bricht mal zwischendurch auch komplett mit der Narrative. Plötzlich gibt es dann einfach nur ein Medley von vergangenen Eurovision Song Contest Gewinnern und du denkst dir so, was ist jetzt los? Ist der Film jetzt einfach vorbei oder ist jetzt Werbepause? Und deswegen wollte ich den kurz erwähnen, weil ich es einfach selber so schade fand, weil der eigentlich so viel lustiger hätte sein können. Und eben, sie haben das auch richtig beworben, als der Film angekündigt wurde und der erste Trailer war gar kein Trailer zu dem Film, also zu der Handlung, sondern das war einfach nur ein kurzes Musikvideo von Fire Saga, so heißt nämlich das Duo von Rachel McAdams und Will Ferrell. Und das kann ich auch empfehlen, wenn man sich das anschaut, dann denkt man wahrscheinlich, der Film wird super, super lustig, weil das ist einfach nur eine Minute, ein Fake-Musikvideo von den beiden, wie sie ihren Song, ich glaube, Volcano Man singen. Und es ist super bescheuert, weil sie so mitten irgendwo in der isländischen Landschaft stehen mit Keyboards, also wirklich so es erinnert an Modern Talking fast schon, das ist komplett bescheuert. Aber der Film, ja, wird dem leider dann am Ende gar nicht gerecht und verliert sich dann in den plattesten und offensichtlichsten Witzen und schafft es nicht, diese schöne Absurdität da weiter rauszuarbeiten, über den Premise am Anfang hinaus. Ja, leider. Aber wie gesagt, so mega Klamauk-Sachen, ich mochte auch Anchorman nicht. Und ja, so. Okay, ja eben, ich mag genau, also Anchorman ist genau meine Kerbe, das mag ich schon sehr gern. Ja, mir ist es, ja, nee, schwierig. Schwierig für mich, aber gut. Jedem das Seine, ne? Ja, darf man auch nicht mehr sagen. Ist auch schwierig, der Satz. Aber sorry. Nee, alles gut. Ja, ich weiß nicht, was du noch für Highlights hast. Also ich habe hier immer noch ein paar Sachen stehen, die ich ja natürlich auch ein bisschen schneller abarbeiten kann, damit das hier nicht ewig eskaliert. Ich könnte noch kurz den Film sagen, den ich dieses Jahr am häufigsten gesehen habe und den ich nie wieder sehen möchte. ich habe den Film 8-mal gesehen. Was? Ein 3-stündiges Epos. Von Terrence Malick. Oh, ja. Also ich musste den Film 8-mal sehen. Ich habe mich nicht freiwillig dazu entschieden. Ja. Wie heißt er nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Ich weiß, was du meinst, aber... Ein verborgenes Leben. Ein verborgenes Leben, okay, ja. Es geht um einen, der in Österreich lebt, der Zweite Weltkrieg ausbricht und er möchte keine Waffe in die Hand nehmen. Und verweigert sich dem Dienst und wird deswegen dann quasi auch verfolgt und am Ende hingerichtet. Sorry, Spoiler. Ist eine wahre Geschichte. Ist ein Terrence Malick-Film. Ich glaube, das sagt schon viel aus. Viele Montagen, viele... Die Kamera dreht sich um die Protagonisten. Schwebt über die Felder, auf die Berge, dreht sich im Kreis... Orgeltöne und ja, es passiert nicht viel in diesen 3 Stunden, sagen wir es mal so. Aber ja, es ist ein Terrence Malick-Film, man kann eigentlich echt nichts anderes sagen. Er verliert sich halt echt oft in seinen Montagen und in sein, wie er die Gefühlswelt oder die Atmosphäre irgendwie darstellen möchte und ist halt alles auch so ein bisschen, jetzt nicht wirklich esoterisch, aber halt ein bisschen so, ja, göttlich angehaucht und ja, wie gesagt, wenn man den Film 8-mal gesehen hat, dann hat man einfach kein gutes Verhältnis mehr zu diesem Film, glaube ich. Aber war er denn einmal sehenswert? Also fandst du ihn grundsätzlich gut, oder? Also ich finde, Terrence Malick-Filme sind generell sehenswert. Seine letzten Werke sind jetzt eher ein bisschen schwierig, ab The Tree of Life. Aber man kann ihn sich auf jeden Fall mal anschauen. Es ist keine verschwendete Zeit. Aber ein Meisterwerk braucht man jetzt auch nicht erwarten. Ja, also ich hatte grundsätzlich Lust, den Film zu sehen. Ich habe ihn eben tatsächlich eher verpasst. Also ich hätte ihn gern gesehen, allein schon wegen dem Hauptdarsteller. August Diehl ist für mich auch einer der sehr, sehr guten deutschen Schauspieler, der eben den Protagonisten spielt. Und eben den sehe ich einfach super gerne. Die meisten kennen den wahrscheinlich aus Inglourious Basterds, wo er auch ein absoluter Scene-Stealer ist und diese ganze Szene in diesem Bräukeller an sich reißt als der Evil-Nazi-Typ. Und deswegen hätte ich ihn allein schon gerne gesehen wegen dem Schauspieler und auch, weil ich gehört hatte, dass es ein bisschen eine, ja, wie sagt man das so schön im Englischen, Return to Form für Terrence Malick ist, dass er hier ein bisschen wieder zurückfindet, zumindest zu einem gewissen Narrativ. Also so diese letzten Filme mit hochkarätiger Besetzung, wo er dann Filme hatte mit Michael Fassbender, Ryan Gosling und Natalie Portman im selben Film, ich glaube, From Song to Song, und es ging um gar nichts. So, der Film war einfach komplett inhaltsleer und er improvisiert ja scheinbar sehr stark, auch wenn er seine Filme dreht. Was überhaupt, es gibt teilweise gar kein Drehbuch, sondern er dreht einfach vor sich hin und Und hier hieß es zumindest, dass er ein bisschen zurückgefunden hätte zu einer Geschichte. Es ist halt, das basiert halt auf einer wahren Geschichte, deswegen, es gibt eine Story, das auf jeden Fall, und es passieren auch Sachen, die halt irgendwie relativ typisch für einen Film sind. Mhm. Aber es ist zwischendrin, also er ist ein bisschen wie The Tree of Life. Es gibt eine Geschichte, die sich durchzieht, mit, wo er sich aber halt dann zwischendrin wieder in Montagen verliert, wie schön die Felder sind und wie deprimierend eigentlich das ganze Leben sein kann. Ja, also an sich bin ich da sofort an Bord. Ja. Also du kannst ihn dir wirklich gerne anschauen, die Schauspieler sind wirklich großartig. Überraschenderweise ist Franz Rogowski dabei. Mhm, okay. Stand auch nirgendwo, auf einmal war er da. Ja, hätte sie ihm auch immer öfter. Ja, auch großartiger Schauspieler. Aber, ja. Ne. Also wie gesagt, du kannst ihn dir gerne mal anschauen, aber erwartet jetzt nicht irgendwie mega geflasht zu werden. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall, es ist kein Song-to-Song, es ist kein Night of Cups, es ist auf jeden Fall eine Story da. Ja. Er hat auch einen gewissen Unterhaltungswert, aber... Ja, bei 8-mal ist es dann doch irgendwann durch. Ja, ich wüsste nicht, welchen Film ich 8-mal... Und vor allem 8-mal heißt ja auch, dass du ihn nicht über das Jahr verteilt 8-mal geguckt hast, sondern innerhalb von wenigen Wochen wahrscheinlich. Ja, genau. Innerhalb von 3 Wochen habe ich ihn 8-mal. Scheiße. Oh Gott. Ich habe ihn sogar 2-mal an einem Tag gesehen. Oh, nice. Also, sehr schön hier. Ja, das ist, in anderen Ländern ist, wird das Folter genannt. Bei uns ist das einfach ein Job. Ja. Ja. Ich kriege 9 Euro die Stunde dafür. Naja. Ja, ich habe noch ein, zwei Sachen, die ich kurz abfrühstücken kann. Auch hier wieder, ich finde es selber nicht schön, das so immer wieder aufgreifen zu müssen, aber ja, es ist, das ist Apple TV Plus exklusiver Content, was ich auch schade finde in dem Fall, weil Sofia Coppola eine Regisseurin ist, die ich sehr mag. Nicht alle ihre Filme, aber manche von ihnen habe ich sehr ins Herz geschlossen. Lost in Translation natürlich vorneweg. Und die hatte dieses Jahr auch einen neuen Film, den sie exklusiv für Apple rausbringt. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Schmarrn ist. Also Apple hat da die Rechte gekauft. On the Rocks, und es ist ein Film über eine Vater-Tochter-Beziehung. Die Tochter ist aber eben auch schon erwachsen, führt eine Ehe, und irgendwann hat sie so den Verdacht, dass ihr Mann ihr fremdgehen könnte. Und um das rauszufinden und dem Ganzen nachzugehen, anstatt einfach mit ihrem Mann zu reden, kommt ihr Vater auf den Plan, das mit ihr zu erforschen. Und ihr Vater wird von dem großartigen Bill Murray gespielt. Und Bill Murray ist halt für mich auch so jemand, den gucke ich einfach gern. Ich sehe den einfach gerne in Filmen. Selbst Filme, die nur durchschnittlich sind, werden durch ihn natürlich trotzdem noch mal ein bisschen angehoben, weil er einfach, es macht einfach Spaß. Und auch hier, ich sehe ihn hier einfach super gern. Er spielt so einen alternden Womanizer, wo man ahnt, dass er vielleicht irgendwann voll der Player war. Und er ist immer noch so, dass er eben bei jeder Kellnerin zum Beispiel irgendwie einen Kommentar macht zur Figur und so. Und eben so auf dieser Grenze, wo du sagst, eigentlich ist es unangenehm, aber es ist halt Bill Murray, der es sagt. Und er sagt es mit so, und dadurch, dass er auch nicht aussieht wie der klassische Womanizer, sondern eher mit seinem Knautschgesicht da daherkommt, dadurch wirkt es dann irgendwie fast schon wieder ein bisschen niedlich. Und er selber kommt halt aus dieser Logik heraus, ja, ich bin Mann, ich weiß, ich konnte nicht treu sein, also glaube ich auch nicht, dass der Mann meiner Tochter treu sein kann. Und daraus entwickelt sich diese eben wirklich leichte Detektivstory. Sie versuchen rauszukriegen, was mit dem Mann von ihr los ist. Es ist ganz, ganz leichte Unterhaltung. Es ist nichts, was einen danach belastet oder irgendwas in der Art. Und trotzdem aber schön gemacht und einfach eine kleine, nette Geschichte. Und ich fand es vor allem schön, den so mitten im Lockdown da zu sehen, weil eben das ist einfach alles normal in so einem Film. Keiner trägt Masken, alle können ganz normal miteinander umgehen. Es wird verreist und so. Und einfach so ein kleiner Feel-Good-Movie zwischendurch. Aber eben ist jetzt nicht Sofia Coppolas neuestes Meisterwerk oder so, sondern ist einfach ein netter, kleiner Film über Leute, die ja auch eher so erste Weltprobleme haben in dem Fall. Das sind alles eher gut verdiente Menschen in New York und ja, ist einfach so. Leider ein Film, den ich wohl nie sehen werde. Apple Plus werde ich mir im Leben nicht holen. Ja, so ist es bei mir eher mit Disney Plus. So, da bin ich noch viel skeptischer, weil ich mir denke, dieser Firma will ich kein Geld geben und alles, was ich von Disney mag und gerne sehe, habe ich sowieso im Regal stehen. Aber ich denke auch, dieser On the Rocks, das ist, glaube ich, auch eher so eine zeitliche Sache. Ich denke schon, dass man den irgendwann irgendwo leihen kann oder dass der eine Blu-ray-Veröffentlichung bekommt, denke ich mal, irgendwann. Das kann ich jetzt nicht vorstellen, dass der dafür immer und ewig da exklusiv eingesperrt bleibt auf dieser Plattform. Dafür ist Apple Plus auch wirklich nicht so gut aufgestellt, muss man sagen. Die haben echt nicht so viel Content. Also ich habe mir alles angeguckt, ich habe mir wirklich die ganze Galerie durchgeguckt, die sie zu bieten haben. Und ich habe fast alle Highlights genannt, die es gibt. Ich habe Wolfwalker schon genannt, On the Rocks eben. Und was ich auch noch hätte, ist eine kleine Serie, die es dort gibt, eine Staffel jetzt, Ted Lasso. Und das ist was ganz, ganz Leichtes auch. Und deswegen muss ich sie gerade so empfehlen. Sie ist von Bill Lawrence, das ist der Typ, der Scrubs auch erfunden hat. Und so ein bisschen ist es wie diese ersten Staffeln Scrubs. Es ist sehr, sehr leicht und die Figuren sind überdreht und absurd. Aber es hinterlässt so ein warmes Gefühl immer. Und die Story oder die Prämisse ist überhaupt nicht, womit ich was anfangen könnte. Eigentlich, es geht um einen amerikanischen Trainer, der, glaube ich, eigentlich Football-Trainer ist und plötzlich einfach nach England wechselt und dort ein Fußballteam trainieren soll. Und Jason Sudeikis spielt diese Hauptrolle und er ist einfach so ein übertrieben positiver Mensch. Also er geht an alles, an jede Anfeindung und an jeden negativen Aspekt in seinem Leben, geht er so grundpositiv ran. Und das war einfach schön, so dass der einfach, das zwischendurch zu gucken, es sind auch nur so 10 Folgen gibt es davon und auch nur so 20 Minuten Folgen, glaube ich. Und es ist nicht super deep oder so, aber es war auch einfach schön erzählt und wie soll man sagen, es hinterlässt einfach ein gutes Gefühl und deswegen wollte ich es einfach noch erwähnt haben und es ist eben auch Apple TV Plus exklusiv. Aber eben, wie gesagt, damit habe ich auch wirklich schon alles abgegrast, was da überhaupt existiert auf der Plattform. Toll. Was wirklich gut ist. Also keine Ahnung, ob das bei denen jetzt die nächsten Jahre krass anwächst, aber ansonsten lohnt sich das auch nicht. Ich glaube, deswegen haben sie das auch so gemacht, dass alle Leute, die aktuell neue Apple-Geräte kaufen, automatisch ein Jahr diesen Service kriegen, weil da ist halt nicht viel. Ja. Ich habe dieses Jahr auch eine recht unterhaltsame Serie geschaut. Mhm. Um auch mal ein bisschen positiv zu bleiben, weil ich habe hier negativen Sachen. Ich finde es super. Das ist ein schöner Kontrast. Und zwar habe ich mir zum Anlass genommen, weil die zweite Staffel rausgekommen ist, Umbrella Academy zu schauen. Ah, okay, ja. Ich war begeistert, also großer Fan. Ich habe es relativ schnell auch angeguckt. komplett durch. Wobei ich halt sagen muss, dass Staffel 2 ungefähr Staffel 1 nochmal ist, bloß ein bisschen anders. Also es geht drum, das sind ein paar Kinder, die alle gleichzeitig verteilt über die Welt auf die Welt gekommen sind, zwar von Frauen, die vorher eigentlich gar nicht schwanger waren. Mhm. Und ein reicher Typ adoptiert diese ganzen Kinder, beziehungsweise einige davon, und bildet, weil die haben alle Superkräfte, und bildet die dann zu einem Superhelden-Team aus. Recht brutal auch, stellenweise ein bisschen so wie The Boys einfach. Mhm. Auf jeden Fall, Jahre später hat sich dieses Superhelden-Team halt zerschlagen und dann stirbt der Vater und die ganzen Leute kommen wieder zusammen und müssen ihre Sachen eben ausloten, wie sie irgendwie mit ihrem Trauma irgendwie umgehen, das sie aus der Kindheit mitgenommen haben. Hört sich jetzt schon wieder deprimierend an. Ich komme mal mit was Leichtem um die Ecke, Leute. Also traumatisierte Kinder. Das hört sich deprimierender an, als es ist. Also es ist wirklich mit sehr viel Humor auch gemacht und halt einfach sehr unterhaltsam. Ist nichts, was irgendwie dann ewig hängen bleibt oder so. Aber ja, auf jeden Fall müssen sie sich wieder zusammenfinden, um die Welt vor etwas zu retten, was sie gar nicht wissen, was es eigentlich genau ist. Aber sehr viel Zeitreisen mit dabei, super witzig, teilweise wirklich brutal. Ellen Page, wie nennt er sich jetzt? Elliot Page ist, glaube ich. Elliot Page spielt auch mit. Da spielt er eine Frau noch. Mhm. Und kommt aber für die dritte Staffel auch als seine Rolle als Vanya wieder zurück. Zum Glück. Stimmt, aber dann als Mann? Oder wie wird das? Das wäre interessant zu wissen, wie sie das jetzt vielleicht auch in diesem Kontext verarbeiten. Ich habe nur einen Artikel gelesen und da meinte er, dass er eben Vanya weiterspielen wird. Mhm, ob diese Figur jetzt was Ähnliches durchmacht wie er, kann ich natürlich nicht sagen. Aber kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wird sich für den Charakter auf jeden Fall auch anbieten. Ja. Aber ja, wie gesagt, coole Schauspieler, super witzig, recht kurzweilig, unterhaltsam, sehr, sehr empfehlenswert, wenn man mal was Halbleichtes sehen will, sag ich es mal so. Eben traumatisierte Kinder, aber trotzdem Superkräfte, also irgendwie auch ganz, ganz, ganz cool. Ja, und es sind nicht so over-the-top-Superkräfte, irgendwie fliegen oder sowas, sondern es sind halt, keine Ahnung, der eine ist recht stark und der andere, keine Ahnung, kann Messer, wenn er sie wirft, durch die Gegend leiten. Das ist jetzt nicht mega flashy oder so, aber... Okay, ja, ich habe nur irgendeine Szene gesehen davon. Ich glaube, die Eröffnungsszene der Staffel, weil ich habe das nie geguckt. Für mich ist das abgespeichert als Netflix X-Men. Irgendwie so habe ich's in meinem Kopf. Ja, es ist, also, ja, ich weiß, was du meinst, aber also wirklich anders. Okay. Also es baut jetzt nicht irgendwie eine Mega-Welt auf, wo überall Mutanten rumlaufen oder sowas, sondern es bleibt wirklich hauptsächlich in dieser Gruppe. Mhm. Und ja. Die letzte Serie, die ich in den Raum werfen würde, dann dementsprechend ist auch Netflix, die wir, glaube ich, auch beide geguckt haben. Queen's Gambit, das Damen-Gambit, ist für mich die beste Serie auch des Jahres, muss ich sagen. Ich habe sie verschlungen, es sind auch nur 8 Folgen, es ist eine Miniserie, glaube ich. Soweit ich weiß, geht es auch nicht weiter oder so, sondern das war's. Ja. Und geht einfach um eine junge, fiktive Figur, eine junge Schachspielerin, die eben in der großen professionellen Schachszene ja so aufsteigt. Und das ist eben insofern fiktiv, weil es das leider im echten Schach kaum gibt. Da gibt es einfach sehr wenig weibliche Spieler. Es ist auch nicht so ganz klar, woran das liegt, ob das die Branche an sich ist, die da das wenig fördert, oder ob Frauen weniger mit dem Sport, für den Sport sich interessieren. Keine Ahnung, was es ist. Aber deswegen ist es aber gerade so, glaube ich, ein netter Twist gewesen zu sagen, okay, die Hauptfigur hier ist eine Frau, die in die Schachszene reinkommt. Und natürlich hat sie auch fast nur mit Männern zu tun. Am Rande ist natürlich das auch irgendwo Thema, diese männerdominierte Welt und wie mit ihr als Frau dort umgegangen wird. Aber es ist eigentlich auch nicht so, also es hat schon einen emotionalen Kern und es spricht auch ernste Themen an, aber es ist eigentlich nie so erdrückend oder sowas, sondern ist eigentlich dann doch immer doch sehr, sehr unterhaltsam auch aufbereitet. Also was mir vor allem hängen geblieben ist, ist der tolle Soundtrack, die tollen Songs, die benutzt werden, das ganze Spiel in den 60ern. Und vor allem die Hauptdarstellerin natürlich, Anya Taylor-Joy, ist so meine weibliche Version von Robert Pattinson. Ich finde die einfach so toll und ich sehe die so gerne in allem. Und die hat ja aber die letzten Jahre super coole Sachen gemacht, angefangen von The Witch und Split und so. Und hier spielt sie eben diese Hauptfigur, dieses, auch Waisenkind tatsächlich, um es schön wieder Depri zu machen, die ja eben im Waisenhaus tatsächlich Schach spielen lernt und dann versucht, in der Schachszene groß rauszukommen. Und sicher auch ihre eigenen privaten Probleme hat, die natürlich sie als Figur belasten. Ist jetzt deswegen auch nicht irgendwie komplett neu von der Idee der Hauptcharakter mit der schwierigen Vergangenheit, die ihn immer noch einholt und belastet. Das kennt man auch irgendwo alles, aber es ist einfach sehr, sehr schön gemacht. Es sind tolle Schauspieler. Und durch diese Sache, dass man sagt, hey, wir machen das mal mit Schach und wir versuchen auch nicht, Schach als was Cooleres darzustellen, als es ist, finde ich. Es ist eigentlich schon, finde ich, relativ nah am Realismus insofern, dass, ja, das halt einfach Schachturniere sind, die gespielt werden. Klar wird es hier und da vielleicht ein bisschen cooler gemacht, wie sie mit Schach umgeht, allein dadurch, dass sie irgendwie immer an der Zimmerdecke dieses Schachbrett sieht und da ihre Züge durchgeht. Ja, dadurch versucht man natürlich ein bisschen rüberzubringen, wie es sein muss, so ein intuitiv genialer Schachspieler zu sein oder Schachspielerin. Und ja, hat mir einfach super, super viel Spaß gemacht. Also es war einfach rundum sehr, sehr gut produziert und gespielt. Ja, fand ich auch. Also ich habe die Staffel auch an einem Tag komplett durchgespielt. Nicht schlecht, ja. Ich habe, glaube ich, schon 2 oder 3 Tage mir genommen, aber ja. Ich habe einfach 8 Stunden lang durchgeschaut. Es war ein sehr produktiver Tag. Ja, ich hab einen Haufen in diesem Jahr. Ich habe gestern meine Stromrechnung bekommen und ich war so viel zu Hause im letzten Jahr, dass ich einfach fast 2 Monate Strom nachzahlen muss. Daran merkt man, wie viel man von diesen Glotzen gehangen hat im letzten Jahr. Und eben solche Sachen waren da auf jeden Fall mit Schuld dran, die habe ich auch einfach durchgebinged dann. Ja, okay. Ja, bei mir ist es der Regelfall, dass ich ein bisschen was rauskriege bei meiner Stromrechnung, weil da eben eine Pauschale vorher abgerechnet wird, logischerweise, und dann kommt immer was zurück. Und in dem Fall musste ich halt dicke nachzahlen. Da dachte ich mir, da merkt man, dass es 2020 war. Yay. Ja, krass. Ich habe dieses Jahr auch was nachgeholt, was jetzt dieses Jahr nicht rausgekommen ist. Ich habe noch 2 Sachen aus diesem Jahr. Ich würde die noch kurz abfrühstücken, oder hast du auch noch was aus diesem Jahr? Nee, dieses Jahr bin ich eigentlich durch. Okay, ich habe noch 2 Sachen. Zum einen muss ich natürlich meinen stärksten Film des Jahres benennen, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, weil eben auch I'm Thinking of Ending Things und auch Little Women, George Rabbit, das auch alles da ganz weit oben mit dabei ist. Wenn ich es benennen müsste, habe ich eben einen Film, den ich nennen muss, aber den schiebe ich jetzt noch kurz nach hinten, sondern ich nenne erst noch kurz Uncut Gems, der ja eigentlich 2019 rausgekommen ist, bei uns aber in Deutschland erst 2020. Direkt auf Netflix auch, was schön war, dass wir den dann sofort bekommen haben, weil im Kino hätten wir ihn wahrscheinlich wieder hier nicht bekommen in unserer Gegend. Der eben aktuelle Film von Josh und Benny Safdie, das sind 2 Brüder, die zusammen Filme machen. Und ich habe dann auch andere Sachen von ihnen angeguckt, auch natürlich wieder mit Robert Pattinson. Ich glaube, man erkennt hier langsam ein Muster. Good Time mit Robert Pattinson habe ich mir dann extra direkt danach angeschaut. Die machen immer so Filme über ja sehr kaputte Figuren in einer sehr dreckigen Welt teilweise auch. Und in Uncut Gems geht es um einen Juwelier, der sich ja mit den völlig falschen Leuten einlässt und sich sehr verstrickt in so Geschäfte, wo man sagt, mach das lieber nicht so und riskiere hier nichts. Und er ist aber einfach ein Zocker insofern. Seine Natur ist einfach zockermäßig, er riskiert da zu viel. Und das Besondere daran ist, dass dieser Juwelier, diese Hauptfigur von Adam Sandler gespielt wird. Und Adam Sandler ja jemand ist, der eigentlich immer für sehr viel Mist steht. Und immer wieder, alle paar Jahre, verteidige ich ihn aber dann doch, dass ich sagen muss, und deswegen nehme ich es ihm auch so übel, dass er so viel Mist macht, weil man eigentlich sieht, er kann schon was und er ist eigentlich ein guter Schauspieler und er entscheidet sich scheinbar sehr bewusst, immer diese ganze Scheiße zu machen, einfach nur, weil es der easy Job ist und weil es auch richtig gut bezahlt ist. Aber jemand wie er bräuchte halt auch kein Geld mehr nach all den Jahren. Er könnte jetzt auch einfach sagen, ich mache jetzt nur noch anspruchsvolle Sachen oder coole Sachen, aber Aber vielleicht macht er halt auch gerne einfach so blöde Sachen. Mit Keine Ahnung, vielleicht Sicherheit, ist das voll. ja. Also es ist Weil das andere ist so anstrengend eben, wahrscheinlich. genau, es Das ist ist. leicht zu machen. Er ist dann auch selber Chef, weil es ja meistens seine eigene Produktionsfirma ist. Er kann also komplett bestimmen, wie das alles abläuft. Und hier ist er eben nur ein Schauspieler. Er ist unter der Regie von anderen Leuten. Es ist nicht seine Produktionsfirma, soweit ich weiß. Und es ist eben auch ein ernster Film. Es ist keine Komödie oder sowas. Auch wenn seine Figur, der Howard, glaube ich, heißt er, ein bisschen zu belächeln manchmal ist, weil er so. Keine Ahnung, es gibt so Menschen, also wenn man diese Figur beschreiben müsste, man muss sich einfach jemanden vorstellen, der durch eine dunkle Unterführung durchgeht und da sind drei Leute, die ziemlich aggressiv wirken. Und Howard wäre wär der Typ, der noch irgendwie zu denen sagt, hey, aber deine Schuhe sehen ja scheiße aus. So, er ist einfach so jemand, der es einfach provoziert und der wirklich mit Anlauf versucht, Ärger zu kriegen und sich wundert, wenn es schief geht trotzdem. Und Ja. in dem Film ist es halt auch so, dass er einfach völlig über seine Verhältnisse lebt, im Sinne von, mit welchen Leuten er sich einlässt und was für Deals er macht. Und im Grunde ist das der ganze Plot, also mehr muss man auch nicht erzählen, glaube ich. Was den Film einfach außergewöhnlich macht, ist, dass er extrem anstrengend ist. Dieser ganze Film bringt genau rüber, wie auch Howard als Figur ist und wie auch sein ganzes Leben abläuft. Es wirkt unglaublich gehetzt und alles ist schnell und Ja. unsauber. Auch die Kamera wackelt ganz viel und du hast die ganze Zeit das Gefühl, du kommst nicht zur Ruhe, du kommst nicht zur Ruhe, weil er auch nicht zur Ruhe kommt. In dieser ganzen Geschichte geht es nur darum, dass er eigentlich nur von einem Job zum nächsten hasselt und dem, ja? Er haut sich selber in die Scheiße und dann versucht er sich wieder rauszuhauen und haut sich aber, während er sich in die Scheiße haut, noch weiter in die Scheiße, um einen anderen Scheiße rauszuholen. Dann hat er da das noch am Laufen und das und das und dann kommen die anderen Typen, die noch was von ihm wollen. Und oh, dieser Film ist so Mega stressig. stressig. Ich habe auch, weil ich dann Good Time auch noch geguckt habe, und da geht es auch um Robert Pattinson, der eben so einen Dieb spielt und der versucht vor der Polizei zu fliehen und so. Und in beiden Filmen dachte ich mir das, dass diese Filme von Josh und Benny Safdie erinnern mich so ein bisschen daran, als hätte man so eine Storyline aus einem GTA genommen, aus dieser Spielereihe, und hätte das wirklich als Film gemacht, weil es sind ganz weirde Figuren, aber es wirkt auch alles total gestresst und wie du sagst, es kommt von einer Scheiße zur nächsten und die kommen da auch nie mehr raus. Und ein Problem wird nur damit gelöst, dass man zwei neue Probleme aufmacht. Und es ist einfach fucking anstrengend. Aber dadurch ist es auch einzigartig. Dadurch hat es auch irgendwie einen krassen Unterhaltungsfaktor, weil es wirklich was mit einem macht. Es zieht einen da mit rein. Und man muss sagen, großartiger Eröffnungsshot, und zwar der Film mit dem Rauszoomen aus dem Anus von Adam Ja, ist Sandler. Also. großartig. Man denkt am Anfang, es wäre irgendwie so eine Galaxie oder irgendwelche Mineralien oder sonst was, irgendwas. Und dann, ja, ist es einfach eher bei seiner Darmspiegelung, glaube ich, ist es. Ja, Ja. hat er nicht auch irgendwie? Ja. Vor lauter Stress hat er Prostatakrebs, glaube Ja, ich. wahrscheinlich auch Also. noch. Das ist einfach. Und der Film ist, es ist, also er ist teilweise tatsächlich lustig dadurch und ich glaube, es ist auch Absicht, aber letzten Endes ist es trotzdem irgendwo ein Drama, weil er natürlich wirklich sein Leben an die Wand fährt, an jeder Ecke. Und man sich immer nur denkt, oh, bitte, bitte, bau jetzt nicht noch mehr Scheiße. Aber eins ist immer garantiert, dass er noch mehr Scheiße bauen wird. Das ist wirklich übel. Weil für ihn ist es am Ende immer irgendwie gut ausgegangen. Deswegen lernt er auch nicht aus seinen Ja, eben, er Sachen. kommt immer irgendwie damit durch mit diesem Mist und ja. Er hat nicht so diese finale Konsequenz bisher gehabt, aber naja. Ja, und dann benenne ich kurz meinen besten Film des letzten Jahres, auch Netflix in dem Fall. Es ist kein Kinorelease und zwar The Trial of the Chicago 7. Das ist eigentlich an sich ein sehr konventioneller Film, würde ich sagen. Er ist von Aaron Sorkin. Das ist auch jemand, der eigentlich eher als Drehbuchautor bekannt ist und jetzt mittlerweile eben auch hier und da mal selber Regie führt, aber auch die Drehbücher dazu schreibt. Und Aaron Sorkin ist eben einfach ein Begriff dafür, dass er extrem gute Dialoge schreibt. Also seine Charaktere sind immer sehr schlagfertig, hauen sich schnell Sachen an den Kopf, wo man sich selber immer wünschen würde, man wäre im echten Leben so schlagfertig. Die Figuren in diesem Film dürfen es sein. Aaron Sorkin hat eben zum Beispiel auch das Drehbuch für The Social Network von David Fincher dann damals geschrieben, wo das auch, glaube ich, am besten rauskommt, wie schnell die Leute da reden und wie eloquent und geistreich. Und The Trial of the Chicago 7 beschäftigt sich mit einer tatsächlichen wahren Begebenheit, und zwar mit einem Gerichtsprozess, der 1969 passiert ist. Da ging es darum, dass ja fünf, ich glaube, es waren fünf oder sieben, bin mir nicht ganz sicher, aber fünf sind die entscheidend wichtigen. Ja, logischerweise sind es sieben, weil der Film heißt ja so, aber fünf sind die Protagonisten, die wir wirklich kennenlernen. Ganz verschiedene Menschen, die einfach sich dafür 68 eingesetzt haben und gegen den Vietnamkrieg protestiert haben und einfach gesagt haben, wir gehen nach Chicago, wir gehen zum Parteitag der Demokraten und demonstrieren da ganz groß, um eben darauf aufmerksam zu machen, eben gegen diese Ungerechtigkeit, wie viele Menschen da in diesen Krieg geschickt werden, ob sie wollen oder nicht. Es war ja dann wirklich so, dass man per Lotterie gezogen wurde in den USA, ob man in den Krieg ziehen muss oder nicht. Und dagegen machen sie sich stark und es sind eben, manche davon sind eher so ein bisschen hippie-mäßig, manche davon sind Studenten. Und die werden einfach alle zusammengeworfen in denselben Prozess und die Regierung will die einfach allesamt zusammen verknacken, ich glaube zu 15 Jahren oder 10 Jahren, dass sie angeblich durch diese Demo, die sie da machen wollen in Chicago, hätten sie angeblich zu Ausschreitungen angezettelt und hätten, also weil das wird dann sehr blutig und da gibt es dann Prügeleien mit der Polizei. Dementsprechend ist dieser Film natürlich auch, fühlt er sich sehr aktuell an in unserer Zeit jetzt auch mit den Black Lives Matter Demos zum Beispiel auch, die es dieses Jahr gab. Und genau, im Grunde ist der ganze Film ist aber nur dieser Gerichtsprozess. Es geht von Anfang an nur darum, wie wird das Ganze ausgehen und dann erleben wir nur in Rückblicken, was denn tatsächlich passiert ist. Und mich hat der Film einfach, es ist einfach ein richtig klassisch gutes Gerichtsdrama. Er zieht einen voll mit, finde ich. Er kriegt es auch hin, einen emotional super zu manipulieren, sodass man wirklich sich nicht aus dieser Geschichte rausziehen kann. Denn der größte Feind in diesem Film ist tatsächlich der Richter. Frank Langella spielt den. Und der ist wirklich, das ist einfach die Personifikation von einem irrationalen alten weißen Mann. Und wie gesagt, diesen Richter gab es wirklich. Es wird auch im Abspann thematisiert, dass der für völlig unzurechnungsfähig danach von vielen Leuten eingestuft wurde und der da wirklich Sachen in seinem Gerichtssaal abzieht, wo du dir wirklich denkst, das kann doch nicht sein. Und es bewegt einen auch tatsächlich. An manchen Stellen ist es unfassbar, was für eine Ungerechtigkeit da passiert, bis heute natürlich. Und letzten Endes eben, es ist einfach super toll besetzt. Ich mag ihn zwar nicht so gerne, aber Eddie Redmayne spielt einen von denen, die angeklagt sind. Sacha Baron Cohen auch, wo man denkt, hey, ist immer so eher Alban und Borat und so, ist hier super besetzt, ist richtig gut. Der kann schon was, Sacha. Ja, eben, absolut. Und hier ist er super. Er ist eher so der Hippie-Typ, der vertritt so ein bisschen die Hippie-Gemeinde in diesem Prozess. Und da gibt es einen älteren Mann, der einfach nur als Familienvater, der sich aber auch für die richtige Sache einsetzt. Und die werden da alle so zusammengeworfen. Mark Rylance spielt dann den Anwalt von diesen fünf Leuten. Und ja, im Grunde geht es nur darum, wie dieser Prozess wirklich ausgegangen ist. Man könnte es auch vorher sich anschauen, was wirklich passiert ist. Aber das ist eigentlich auch egal. Dieser Film ist so gut geschrieben und macht mir so einen Spaß gemacht, einfach weil es ja einfach sehr, sehr hochwertiges Filmemachen ist und diese Dialoge einfach, ich bin einfach ein Sucker für ein gutes Drehbuch und das merkt man hier, weil die Geschichte an sich könnte auch, man auch sehr standardmäßig erzählen und der Film ist auch technisch jetzt nicht außergewöhnlich oder so, ist jetzt nicht super special, was er hier für visuelle Elemente wählt, aber durch die Art, wie die Geschichte erzählt ist, ist es tatsächlich absurderweise mein Lieblingsfilm irgendwie dieses Jahr gewesen, weil er mich wirklich, weil er das gemacht hat, was ich immer im Idealfall von Filmen mir erhoffe, dass er einen wirklich packt und dass er einen nicht kalt lässt und man tatsächlich in manchen Momenten selber schockiert ist und in anderen Momenten die Fäuste in die Höhe schmeißt, weil man erfreut ist darüber, was passiert. Und das hat der Film einfach bei mir geschafft und dafür allein muss ich ihm einfach diesen Credit geben, dass das nicht so leicht ist, mich da noch so zu erwischen und dass ich da so mitgehe mit so einer Story. Das ist ja auch Netflix heißer Oscar-Kandidat, oder? Ja, auch wieder so ein Film, der so ein bisschen unterschiedlich diskutiert wird. Ich glaube auch, dass der für den Oscars ein Gespräch ist, aber eben teilweise von manchen Kritikern wird er eher als zu plakativ belächelt und er würde das da irgendwie zu offensichtlich machen und nicht, dass das nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, ja, feinsinnig genug erzählen oder so. Ich fand ihn großartig und was meinst du? Differenziert genug. Ja, genau, oder? Eben. Also es ist, ja, also eben, es ist so ein bisschen geteilte Meinung bei diesem Film auch wieder, aber ich absolut begeistert. Aaron Sorkin, eben hat er auch vor 2 Jahren, glaube ich, Molly's Game war das, oder war es letztes Jahr, auch kein Film, der perfekt war, aber die Dialoge, ich sterbe dafür, wie gut, also ich finde seine Dialoge noch besser als die von Tarantino. Tarantino macht schon tolle Dialoge, aber Aaron Sorkin, da bin ich einfach Sucker für. Ja, aber es ist eigentlich ein sauschnelles Tennisspiel einfach bei Andy Sorkin. Ja. Ja. Tarantino halt irgendwie ein gemütliches Joint rumreichen. So. Ja, und bei Tarantino wirken die Dialoge wahrscheinlich auch natürlicher, weil sie weniger messerscharf sind und weniger präzise manchmal. Und das ist auch eine ganz große Kunst. Und das ist bei Aaron Sorkin insofern also eher künstlich, weil die Leute eigentlich zu schlagfertig sind und zu wortgewandt. Aber es macht in dem Fall einfach super Spaß. Und in der Welt selber reden alle so und alle sind so. Deswegen passt es dann auch wieder. Und ja, also mir hat der wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Wirklich, wirklich großartiger Film. Und der ist auch auf Netflix. Also ich meine, die Hälfte von den Sachen, die wir hier empfehlen, kann man jetzt jederzeit gucken. Gibt eigentlich keinen Grund, da nicht ein bisschen was nachzuholen. Ja. Das war also dein Top-Film. Es ist klar, es ist ein bisschen schwer, das zu sagen auf lange Sicht, weil I'm Thinking of Ending Things hat auch ganz viel mit mir gemacht. Little Women, Jojo Rabbit fand ich auch. Das sind auch so die anderen drei, die ich wirklich, wirklich großartig fand. Aber so, wenn ich jetzt die Trophäe hergeben müsste, wäre es wahrscheinlich der, weil er am meisten mit mir emotional gemacht hat. Manchmal entscheide ich rein auf basierend darauf, was die Nummer 1 ist. Ich erinnere mich, glaube ich, an einen unserer ersten Jahresrückblicke. Da habe ich zum Beispiel mal Gone Girl Interstellar vorgezogen, obwohl ich Interstellar irgendwie komplexer fand und so, aber Gone Girl hat mich mehr mitgerissen. Und da, und das manchmal macht, ist es bei mir, ist es das mitgerissen werden, ist es manchmal, ja, ist der subjektive Faktor, den ich mit reinbeziehe. Naja, das, also als Filmschauer sollte das auch ein wichtiger Faktor sein, finde ich. Also ja. Ich bin auch, ich entscheide immer sehr emotional. Aber ja. Hast du denn so ein Favorite dieses Jahr? Ich habe wirklich keine Top-Liste, aber ich muss sagen, also Jojo Rabbit ist weit vorne, ich mochte Knives Out sehr gerne, mhm. Berlin-Alexanderplatz, ja. Uncut Gems ist auch weit vorne, ich bin total, ich habe keine Liste, wo ich aufgeschrieben, was ich auf alles gestreamt habe, bin ich immer überrascht, was du für Filme gesagt hast. I'm Thinking of Ending Things fand ich auch gut, wie gesagt, habe ich auch zweimal gesehen, aber so wirklich Top-Platz kann ich nicht sagen, weil dafür habe ich einfach zu wenig gesehen dieses Jahr. Gibt es denn viele Sachen, die du verpasst hast? Also wo du, hast du da so ein bisschen Überblick, was du nicht geguckt hast, was du gerne geguckt hättest? Ja, die Liste ist recht lang. zum Beispiel, was haben wir? Freies Land, Les Miserables, Little Women, Onward habe ich nicht gesehen, Undine hätte ich gern gesehen, The King of Staten Island, Tesla, Pelikanblut, jetzt am Schluss leider noch verpasst. Ja, Tesla habe ich auch auf meiner Liste, hätte ich auch gern gesehen. Mit Ethan Hawke. Dann hätte ich noch Ganz Akimbo, glaube ich, sah recht witzig aus. Den wollte ich schauen. Ja, da sind die Kritiken nicht so gut, aber er sah sehr witzig aus, ja. Mit Daniel Radcliffe, ne? Ja, dann The Gentleman habe ich auch nicht gesehen. Der sah eigentlich auch ganz spaßig aus. Ich habe auch Emma mit Anya Taylor-Joy habe ich auch verpasst, obwohl er noch im Kino lief. Ja. Den habe ich auch nicht gesehen. Aber der steht hier auch drauf. Dann Kajillionär hätte ich gern gesehen, der wäre ja fast gestartet, aber naja. Aber der wurde ja verschoben, ich glaube, oder? Ist das nicht so, dass der jetzt auf dieses Jahr verschoben ist? Ist er verschoben? Ja, ich weiß also ich nicht. Also ich glaube, er fällt nicht einfach aus, ich glaube, er ist verschoben. Also hoffe ich, weil den hätte ich auch sehr gerne gesehen, Kajillionär. Dann hätte ich jetzt eigentlich auch noch gern den ersten Film von und mit Moritz Bleibtreu gesehen, Cortex. Mhm, ja. Auch gegen echt Blödsinn, aber ich mag Moritz Bleibtreu irgendwie. Mhm. Was haben wir hier noch? David Copperfield sah auch eigentlich recht interessant aus. Mhm. Was haben wir noch? Ich glaube, das war so ungefähr. Und dann die ganzen Sachen, die ich halt auf Streamingdiensten noch nicht geschaut habe, einfach. Es ist irgendwie. Ja. Dieses Jahr war kein großes Filmjahr für mich, muss ich sagen. Also, wo ich mich selber irgendwie viel in Filme. Ja, weil halt auch so viel verschoben wurde, ne? Also für mich der größte Verlust natürlich der Wes Anderson-Film. The French Dispatch hätte, glaube ich, im September starten sollen, kam nicht raus. Wer weiß, wann er dieses Jahr jetzt rauskommt. Natürlich Dune, glaube ich, wäre der große Kinofilm gewesen, auch wo man gesagt hätte, das gibt man sich mal wieder in einem abgedunkelten riesigen Saal. Kam jetzt auch nicht raus. Also eben, es ist schon an manchen Stellen einfach mau gewesen, weil man halt viele Sachen gar nicht sehen konnte, egal in welchem Land man lebt. Aber für Leute, die sich auf Dune gefreut haben schon, Und es nicht aushalten, so lange zu warten, da habe ich einen kleinen Tipp. Und zwar in der Arte-Mediathek gibt es die grandiose Doku Jodorowsky, The Greatest Movie Never Made. Mhm. Ist schon ein bisschen älter, die Doku, aber die will ich jetzt kurz reinwerfen wegen Dune. Es geht darum, dass Jodorowsky ist ein relativ berühmter Kunstfilmmacher. Und der hat sich in den 70er Jahren, glaube ich, relativ intensiv darauf vorbereitet, Dune zu verfilmen. Hat enorm viel, also der Cast, Salvador Dali hätte mitgespielt. War auch schon verpflichtet, also Dali, das war nicht ein Gerücht, sondern er behauptet, er hatte mit dem alles abgeklärt. Es war wirklich, also die Vorproduktion war quasi fertig, es war alles, H.R. Giger hätte die Designs gemacht, Pink Floyd eben den Soundtrack und so weiter. Und dann am Ende hat es aber mit der Finanzierung nicht geklappt. Ja. Und die Doku zeigt halt wirklich, was er da eigentlich für einen Kult auch aufgebaut hat. So eine kleine Sekte, die sich halt diesem Film widmet, von Leuten, die er da verpflichtet hat. Er hat seinen Sohn 2 Jahre lang jeden Tag mit einem Martial-Arts-Typen trainieren lassen, damit er die Hauptrolle übernehmen kann. Also wirklich sehr faszinierend. Und vor allem, die Doku zeigt halt auch, was aus dieser Vorproduktion eigentlich, wie groß der Schatten von dieser Vorproduktion war. Und was wir dieser Vorproduktion eigentlich alles für großartige Filme dann im Anschluss zu verdanken haben. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende. Ich habe mir die witzigerweise auch letztes Jahr erst angeguckt. Und nur als Info für diejenigen, die es gucken wollen, Jodorowskys Dune Einfach wenn man Dune Doku sucht, findet man den, glaube ich, schon, wenn man jetzt den Namen nicht so ganz mitschreiben kann. Ich glaube, aktuell ist es wieder nicht in der Arte Mediathek. Das wechselt ja leider immer, was dann online ist. Sie ist einfach auf YouTube. Einfach auf YouTube suchen, da hat sie jemand hochgeladen. Kann man sie auch komplett gucken. Ah, sehr sehenswert auf jeden Fall. Und vielleicht ein kleiner Trostpreis für Leute, die sich auf Dune gefreut haben. Ja. Kleiner Einblick, was hätte sein können. Aber ja. Ja, dementsprechend, du hast das vorher schon angeschnitten und dann habe ich dich abgewürgt, weil ich noch meine letzten Filme von 2020 durchbringen musste. Ich hatte ja auch gefragt, ob wir nicht ein bisschen über die Sachen reden wollen, die wir stattdessen gucken konnten. Statt all den Sachen, die wir nicht sehen konnten, die wir auch verpasst haben, hat man ja trotzdem viel Zeit gehabt. Wie hast du die denn genutzt? Ich habe ein bisschen John Carpenter nachgeholt. Mhm. Regisseur von Halloween und The Thing, also das Ding. Mhm. Und vor allem habe ich nachgeholt They Live. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie heißt er auf Deutsch? Sie leben. Achso, hat der echt einen deutschen Titel sogar, okay. Sie leben heißt er, steht auf Wikipedia. Ja, unfassbar witziger Film. Der Film ist so dumm. Aber hat auch er hat schon eine intelligente Botschaft, aber der Film ist so absichtlich dumm gemacht. Da gibt es eine kleine Schlägerei zwischen zwei Typen. Und das ist ungefähr das Witzigste, was ich im letzten Jahr gesehen habe. Diese Schlägerei geht viel zu lang, ist super schlecht choreografiert und es gibt mindestens 10 Stellen in dieser, keine Ahnung, 10-minütigen Szene, wo diese Schlägerei eigentlich vorbei ist. Aber dann geht sie wieder weiter und es hört nicht auf und es ist einfach so albern. Aber wirklich, also ich glaube, das berühmteste Zitat aus diesem Film ist I came here to kick ass and chew bubblegum, but I'm all out of bubblegum. Und also es geht halt um einen Typen, der irgendwie eine Brille kriegt und wenn er die aufsetzt, sieht er, dass irgendwie sehr, sehr viel Menschen eigentlich Aliens sind, die Menschheit versuchen zu kontrollieren. Durch Gehirnwäsche und Menschen kriegen das halt irgendwie nicht so wirklich mit. Und dann geht er halt los und kämpft für die Freiheit so ungefähr, wird dann auch verfolgt und so. Hört sich saudämlich an, ist es auch, aber die Botschaft ist ganz nett und der Film ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also wirklich, er war auf Netflix, jetzt leider nicht mehr. Aber ja, also falls man den irgendwo findet, es lohnt sich auf jeden Fall, den anzuschauen. Ja, und vor allem, also wie du schon sagst, er kriegt eine Brille, der Film will sich auch nicht ernst nehmen. Er kriegt ja nicht irgendwie ein Hightech-Gerät, sondern es ist einfach eine fucking Sonnenbrille. Durch die Sonnenbrille sieht er das dann. Ja, also es ist wirklich absichtlich ein bisschen trashig gemacht. Das ist halt auch auf der Hochzeit von John Carpenter, so in den 80er Jahren. Der Film weiß schon, was er macht und was er ist. Und das macht den, glaube ich, so mega sympathisch. Ja. Ja, was Klassiker angeht, habe ich auch ein bisschen was nachgeholt. Tatsächlich mit deiner Mithilfe. Und zwar habe ich endlich angefangen mit Werner Herzog-Filmen. Ich habe tatsächlich bis jetzt nur 2 aus deiner Box geguckt. Du hast mir eine Box geliehen mit, ich glaube, 14 bis 16 Filmen von ihm. Da sind auch Kurzfilme dabei. Ich habe mir jetzt nur vorgenommen, die Langspielfilme zu gucken, also die richtigen Filme, die 90 Minuten oder länger sind. Und 2 habe ich schon gesehen. Und das ist so mein ongoing Project, dass ich jetzt immer ab und zu einen Werner Herzog-Film gucke, weil das ja auch schon irgendwo so ein Blindspot von mir immer war. Weil ich einfach wenig von ihm gesehen habe und er ist ein Meme. Jeder kennt ihn durch seine Stimme und die Art, wie er Englisch spricht und wie er sich ausdrückt. Aber so seine Filme gucken, tun die meisten wahrscheinlich gar nicht. Und ich hatte da auch immer so die Lücke, dass ich fast nichts davon gesehen habe und hole das jetzt auch alles mal langsam nach. In welche hast du geguckt? Chronologisch die ersten beiden. Wie heißt denn den ersten Krieg? Akire. Watches. Wie nochmal? Akire? Ja, genau, ich weiß schon, genau, auf jeden Fall den meine ich, wo sie da irgendwie so Conquistador-mäßig irgendwie das Land erforschen und das geht alles schief, diese Expedition. Den habe ich als erstes geguckt und fand den teilweise bizarr witzig, den Film, weil ich mir so dachte, hey, irgendwie, das soll wahrscheinlich nicht lustig sein, aber es hat mich eben wieder an so Filme von Adam McKay erinnert, wo ich mir dachte, das sind solche Idioten, dass es schon wieder lustig ist, dass sie komplett Scheiße bauen, aber ich glaube, es sollte eigentlich gar nicht lustig sein, aber ich fand es großartig. Und dann habe ich noch Fata Morgana geguckt und den fand ich schrecklich. Also ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Das ist ja gar kein Film, das ist ganz absurd. Das ist einfach nur irgendwelche Aufnahmen rund um die Welt. Und das Interessante an Fata Morgana ist eigentlich eher das Making-of. Ich habe mir dann durchgelesen, wie der Film entstanden ist und dass Werner Herzog irgendwie irgendwo ins Gefängnis geworfen wurde, sich dann von irgendwelchen Ratten irgendeine ganz gefährliche Krankheit geholt hat. Und lauter so Zeug. Also das Making-of von Fata Morgana klingt mega spannend und interessant. Aber der eigentliche Film ist leider einfach nur, als hätte jemand die Kamera irgendwo aufgestellt, laufen lassen und dann sprechen irgendwelche Leute irgendwelche komischen philosophischen Sachen drunter. Also es hat auch keine Handlung, keine Geschichte. Und ja, aber mal gucken, wie es weitergeht. Ja, also ich würde mir auch bloß die bekannten Filme, glaube ich, von ihm angucken. Obwohl ich jetzt auch noch nicht alles gesehen habe, aber Akira habe ich auch geschaut. Ja, ich weiß gar nicht, ich wollte es chronologisch durchgehen tatsächlich, und ich weiß gar nicht, was als nächstes dran ist. Naja. Ja, was ich mir auch noch vorgenommen hatte und auch gemacht habe dann tatsächlich, weil das auch so ein klassischer Blindspot von mir war, eben, man denkt immer, man, oder was viele nehmen immer an, dass man so der krasse Filmfreak wäre und sich mit allem auskennen würde. Und es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich mich einfach für schäme, dass ich sie nie geguckt habe. Und zwar ist es tatsächlich die Pate-Filme. Ich habe nur den ersten Film von der Pate gesehen und habe dann die zwei weiteren Filme irgendwie nie geguckt. Zum einen, weil es immer hieß, ja, der dritte sei so schlecht und das macht keinen Spaß und der oh, das ist ganz übel, wie Sofia Coppola da eben in dem Film ihres Vaters mitspielt und ganz mies ist. Und irgendwie hat sich das dann nie ergeben. Und das, ja, so wie es so oft ist bei so Klassikern, man schiebt die dann so lange auf, bis man sie irgendwann einfach komplett verdrängt hat und sich denkt, ja, ach, whatever, den gucke ich mal, wenn ich Zeit habe. Und man hat ja dann eigentlich nie die Zeit. Aber das war das eine Gute an dem letzten Jahr, dass man diese Zeit hatte. Und dann habe ich sie mir, glaube ich, innerhalb von 2 oder 3 Tagen alle drei nochmal angeschaut, war von dem ersten wieder begeistert. Und bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, der den zweiten Teil gar nicht so toll findet. Es ist kein schlechter Film, aber es wird ja immer gesagt, dass es so mit die beste Fortsetzung von einem Film überhaupt ist, der Pate 2. Und ich bin der komische Typ, der sagt, okay, Pate 2 war in Ordnung, ich mag Pate 3 sogar lieber. Ich weiß schon, ich verliere meinen gesamten Filmcredit damit. Ich fand Heute war keine gute Figur hier. Nee, vor allem, also Sofia Coppola ist wirklich nicht so gut in dem Film, das stimmt schon, sie ist wirklich jetzt nicht die beste Schauspielerin im dritten Teil. Aber der Die dritte. ist halt auch, also keine Ahnung. Das ist halt, ja, Ich egal. finde den dritten Teil halt so schön melancholisch irgendwie. So eben dieser alternde Gangsterboss. Ich finde, es irgendwie hat das irgendwie mehr Aussagekraft. Dieser zweite Teil ist so ein bisschen. Die Story vom zweiten Teil ist für mich einfach so total aneinander getackert gewesen. Und irgendwie ist da kein wirklich klarer Höhepunkt für mich, sondern links und rechts passieren irgendwelche Handlungen und so den Zusammenhang hat man zwischen den Sachen auch oft nicht. Und plötzlich muss wieder irgendwer dran glauben und sterben. Und deswegen fand ich den zweiten irgendwie gar nicht so toll. Ich habe den zweiten auch teilweise gar nicht verstanden, was jetzt eigentlich gerade Ja, los ist geht oder mir was ja, passiert. ganz ehrlich auch so. Ich hab's, manchmal einfach konnte ich nicht folgen. Manchmal dachte ich mir, ja, okay, also irgendwie kriegt jetzt wahrscheinlich gleich aufs Maul, aber so ganz verstehe ich nicht warum. Aber die Schauspieler sind sehr sauer gerade, die Figuren. Also muss wohl irgendwas ganz, ganz schief gelaufen sein. Ich weiß auch nicht, vielleicht. Also ich habe wirklich die aufmerksam geguckt. Ich weiß nicht warum. Ich konnte nicht so ganz mitfiebern. Und der erste funktioniert für mich ja schon. Und ich glaube, das Problem war für mich auch im zweiten, ist ja dieser Rückblick dann, wo man den Originalpaten in Jung sieht. Also Robert De Niro spielt den ja dann in Jung. Und ich fand die ganze Sequenz, diesen ganzen Rückblick mit Robert De Niro, fand ich völlig nichtssagend. So der sagt mir auch nichts Neues über die Figuren. So, den Rückblick braucht es für mich auch gar nicht. Also ich muss auch diesen alten Don Corleone nicht besser kennenlernen für mich. Und es verrät mir leider auch nicht mehr über ihn. Und deswegen habe ich auch das zum Beispiel nicht verstanden, was das überhaupt soll. Bei mir ist auch noch nicht so lange her, dass ich die Filme gesehen habe. Das war, wann ist das Game of Thrones Finale rausgekommen? Vor 2 Jahren? Letztes Jahr oder was vorletztes Jahr? Also nee, logischerweise 2019, ja, es war nicht 2020. Die Zeit, wo das rausgekommen ist, haben wir uns alle drei angeguckt, auch innerhalb kürzester Ja. Zeit. Und was ich so faszinierend fand an den Filmen ist, dass man so viel erkennt und dann endlich weiß, ach, daher kommt es. Ja. So, also viele Szenen kennt man einfach schon, aber oder es wird in anderen Filmen aufgegriffen oder sowas. Und dann guckt man sich die Pate-Filme an und denkt, ah, daher haben die das, jetzt check ich das. Also das fand ich am faszinierendsten eigentlich, bei den Pate-Filmen, die neu zu Nee, gucken. das ist oft mit den Klassikern, dass man natürlich da doch immer, und deswegen mache ich das ja auch gern, weil man schon so seine Lücken schließt. So wird es anderen Leuten gehen, wenn sie das erste Mal Star Wars sehen und das lange aufgeschoben haben und dann plötzlich merken, ah, und daher kommt die Referenz und die Referenz. Und so geht es einem mit all diesen Klassikern, dass man oft dann merkt, was die auch inspiriert haben und deswegen sind es auch nicht unbedingt schlechte Filme oder sowas. Und der zweite Part ist teilweise auch nicht schlecht oder so. Aber ich fand es für mich selber interessant, dass der mich nicht ganz so gecatcht hat, wie er ja im allgemeinen Kosmos aber angesehen wird. Ich habe dieses Jahr auch einen Gangsterfilm nachgeholt. Es war Goodfellas. Oh ja, habe ich auch wieder angeguckt letztes Jahr, Also, was der Film für mich gemacht hat, ist The Irishman noch schlechter ja. gemacht, weil Goodfellas ist The Irishman. Ich verstehe nicht, warum Martin Scorsese The Irishman noch gemacht Ich hat. bin vielleicht bei dir, Im ja. Grunde, es ist fast ein End, also es ist fast der gleiche Film. Aber Goodfellas war wirklich unterhaltsam, war sau cool und echt sehenswert. Also, den werde ich mir auch sicher öfters anschauen. Goodfellas ist so ein Film für mich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich völlig geflasht, da war ich aber noch deutlich jünger und fand den mega, mega geil. Und mit den Jahren ist es so, bei den älteren Scorsese-Filmen ist es für mich manchmal ein bisschen nervig, was den Soundtrack angeht. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging. Ich finde, dass er manchmal sehr penetrant diese Songs reinpackt. Also teilweise läuft ein Track und die Leute haben aber Dialogszenen währenddessen. Und ich denke immer so, es ist, als wenn jemand, also ich habe es damit dann verglichen in meiner Review, die ich geschrieben habe. Alte Scorsese-Filme ist manchmal so, als wenn man den Film anmacht, einen ganz normalen Film, und parallel das Radio laufen lässt. Also es ist wirklich, die Songs sind auch alle super berühmt und toll und sie passen auch in den Film an sich gut rein. Aber an manchen Stellen ist es mir wirklich too much. So, da, manchmal würde ich die Stille bevorzugen und würde annehmen oder denke, dass die Stille den Film da mehr tragen würde, als dass er immer noch einen Song und noch einen Song reinpackt. Aber es gibt natürlich starke Stellen auf jeden Fall. Also ich mag den Film auch wirklich gern und bin völlig bei dir, dass er eigentlich mit The Irishman irgendwie nur alles nochmal machen wollte, was er vielleicht bei Goodfellas nicht verwenden konnte oder keine Ahnung. Es fühlt sich so ein bisschen so an, weil Goodfellas ist schon sehr rund einfach. Ja, eben. Also wie gesagt, also für mich ist jetzt The Irishman durch diesen Film einfach schlechter geworden, weil Goodfellas ist halt das, da hat es funktioniert und bei The Irishman für mich nicht immer. Ja. Aber ja. Hier habe ich auch dieses Jahr nochmal geguckt und was ich mir auch noch vorgenommen hatte, war eben, ich muss ein paar Klassiker arbeiten, ich muss ein paar Sachen arbeiten, wo ich immer Lust drauf hatte und es nie gemacht habe. Und dann habe ich auch neben der Werner Herzog-Reihe, habe ich dann angefangen mit Fritz Lang-Filmen. Fritz Lang ist so einer der größten deutschen Regisseure, die es jemals gab. Ist eben tatsächlich damals auch während der Nazi-Diktatur ist er dann auch geflohen aus Deutschland, hat dann in den USA weiter Filme gemacht, ist auch dort bekannt geworden. Hat nie ganz denselben Ruhm, glaube ich, erlangt, den er in Deutschland hatte. Und für mich war es immer witzig, auch zu sehen, wie alt die Filme von ihm teilweise sind. Also vor allem ein Film, den ich dieses Jahr erst gesehen habe von ihm, war eben M, eine Stadt sucht einen Mörder. Ein Film, ich glaube 1924 kann das sein, oder war es so in dem Dreh, vielleicht ein bisschen später. Also von Fritz Lang, ja. Eben, und also wirklich ewig, ewig lange her, also hat jetzt dann bald 100 Jahre wahrscheinlich auf dem Buckel. Und der Film ist wirklich bis auf ein, zwei Kleinigkeiten, ist der so absurd gut gealtert. Also ich war wirklich baff. Ich saß da mit offenem Mund an manchen Stellen und dachte mir, wie kann das sein, dass dieser Film nach so langer Zeit so gut ist und eben moderne Kameratechniken und Erzählstrukturen auch schon nutzt, auch kritische Themen anspricht. Also wirklich Lynchjustiz und all solche Sachen, wo man eigentlich sagt, oh, okay, das hat man früher wahrscheinlich noch nicht so angesprochen in Filmen. Hier vollkommen thematisiert, wirklich auch die Komplexität von psychischen Störungen sind in dem Film drin. Und also phänomenal und eben ewig lange her. Und ich habe mich so ein bisschen auch während diesem Gucken dann daran erinnert und mir gedacht, was wäre eigentlich gewesen, wenn es Hitler nicht gegeben hätte? Also wirklich gesagt, wenn es einfach diese Verbrennung von Kultur nicht gegeben hätte in Deutschland, so wo hätte sich der deutsche Filmmarkt vor allem hinentwickelt mit solchen Stimmen? Weil also Fritz Lang, absolutes Genie, absolut genial. Und es gibt ja einige solche Namen aus dieser Zeit, die eben alle geflohen sind oder auch tatsächlich gestorben sind. Und wie außergewöhnlich das gewesen wäre oder auch der deutsche Filmmarkt, was für eine Rolle er heute spielen würde, wenn sich diese Stimmen konsequent hätten weiter entfalten dürfen und weiter Filme gemacht hätten. Ich glaube, wir würden heute in einer ganz anderen Filmstruktur auch leben tatsächlich. Der deutsche Markt wäre an einem ganz anderen, hätte ein ganz anderes Momentum, denn all diese genialen Stimmen sind ja dann ganz oft eben in die USA oder sonst wo abgewandert und haben dort dann tatsächlich die Filmstudios groß gemacht oder mitgeholfen. Und das ist das Talent, das man aus Deutschland vergrault hat oder auch tatsächlich umgebracht hat. Und eben Fritz Lang ist auch so ein Projekt, was ich jetzt noch weiter verfolgen will, weil Metropolis habe ich immer gesehen natürlich, den habe ich auch schon mehrmals gesehen und fand den immer genial. Aber M, eine Stadt sucht einen Mörder, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und was ich dann gemacht habe, aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil ich ein bisschen masochistisch veranlagt bin, ich habe mir diesen alten Film von Fritz Lang angeschaut und habe dann gedacht, hey, war da nicht was? Haben die nicht irgendwann ein Remake gemacht? Und dann gibt es tatsächlich eine Serie für TV Now produziert und RTL. Sie haben daraus eine Serie gemacht, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Teile, 6 Teile, 8 Teile, schieß mich tot. Teilweise mit hochkarätigen Schauspielern, also Lars Eidinger spielt mit und so, also wirklich, ich glaube, es ist eine österreichische Co-Produktion. Und billig sieht es nicht aus, aber es ist unglaublich beschissen. Also nicht nur, dass es dem Original nicht gerecht wird, das ist ja eine Sache. Ich würde es ja sogar schlauer finden, bei einem Remake sich vom Original zu entfernen, damit man nicht immer daran gemessen wird. Aber boah, ist das platt, ist es überdreht, ist es auch nichtssagend an vielen Stellen. Man sieht die Ambition, man sieht schon, was man, also die lehnen das ein bisschen mehr an die Flüchtlingspolitik an und an, was das gesellschaftlich auslöst, wie die Leute da eben glauben, dass jetzt irgendwie die Flüchtlinge lauter schlimme Sachen machen und eben Kinder umbringen und was nicht alles. Sie versuchen es daran anzulehnen, aber halt so amateurhaft, das ist wirklich grauenhaft gewesen. Aber die haben ja auch, weil du gerade sagst, dass die aus sowas eine Serie gemacht haben, die haben doch auch jetzt aus Das Parfum haben die auch eine Serie gemacht. Echt? Oder? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Oh Gott. so eine ARD- oder ZDF-Serie ist das, wo die halt irgendwie auch irgendwie Morde aufklären oder so, auch irgendwie ein bisschen schräg, aber. Nee. Ich hab noch einen Animationsklassiker nachgeholt. Ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob ich den 2020 gesehen habe oder Ende 2019. Aber auf jeden Fall habe ich Akira gesehen. Ah, ja. Und den fand ich ziemlich geil, muss ich sagen. Ich müsste den nochmal sehen, weil, also, animationstechnisch keine Frage, ist phänomenal. Ich glaube, ich habe damals mit einer komplexeren Story gerechnet und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen nicht ganz so geflasht, dass die Story ja eigentlich sehr simpel ist. Ja, aber ich glaube, der Film ist hauptsächlich halt dafür, also es ist halt so ein Klassiker, hauptsächlich wegen den Animationen, weil die halt anscheinend recht bahnbrechend Ja, sind. absolut. Ich kann mich Animes nicht so aus, leider. Ich kann es ein bisschen erklären mit meinem Laienwissen. Ich glaube, das Besondere bei Akira war immer, Animationen werden sonst immer in Zweierschritten animiert. Das heißt, nur jedes zweite Bild hat eine Bewegung. Und wenn man dann 24 Bilder zusammenpackt, entsteht für das Auge ja ein flüssiges Bild oder eine Bewegung. Und das Besondere bei Akira ist, dass der auf Einser animiert ist. Das heißt, jedes Bild verändert sich. Also in jedem Bild ist eine Bewegung drin. Und wenn du dann 24 Bilder hast, ist alles sehr viel flüssiger und ja, sehr viel lebendiger dadurch auch. Und ich glaube, das ist das, was bei Akira, das ist halt natürlich auch aufwendiger. Genau deswegen animiert man sonst immer nur jedes zweite Bild oder zeichnet immer jedes zweite Bild, weil es einfach ja, sehr viel effektiver ist. Man hat die Hälfte der Arbeit, ganz, ganz simpel ausgedrückt. Und bei Akira ist es eben das Besondere, dass jedes Bild, also jeder einzelne Frame tatsächlich ein neuer ist. Und dadurch sieht der Film auch wirklich spektakulär aus. Auch so detailreich einfach, also diese Stadt und diese Umwelt und keine Ahnung, auch wenn die mit ihren Motorrädern rumfahren und diese Lichtspur hinterher, es ist halt auch sehr Der ikonisch, also man Hammer. kennt es. Ja. Und dann ist man sehen, das war echt, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich mochte jetzt auch, hatte jetzt kein Problem mit der Story, aber ich weiß, was du Ich muss meinst sie mir mit. aus dem Aspekt nochmal anschauen, dass ich vorher weiß, dass. Also, ich glaube, ich habe, als ich den gesehen habe damals, habe ich sowas wie Ghost in the Shell erwartet. Ich habe erwartet, dass der komplexe Themen aufmacht und mich gedanklich sehr beansprucht und herausfordert. Und das tut er halt nicht, sondern er ist halt erst ein technisches Meisterwerk einfach. Und ja, das, ich glaube, manchmal ist es ganz wichtig, mit welchen Vorstellungen man reingeht. Und da verfälscht man oft auch, was man da eigentlich sieht. Also, ich habe zur Animation noch eine Sache. Ich habe auch dieses letzte Jahr dann einen Haufen Filme von Studio Ghibli nachgeholt. Das ist ja so das große japanische Animationsstudio für die hochwertigen Animationsfilme, die auch für die ganze Familie irgendwo meistens gedacht sind. Und ein paar davon habe ich immer schon geliebt. Prinzessin Mononoke, die letzten Glühwürmchen und solche Sachen. Aber ich habe dann dieses Jahr ein paar nachgeholt. Die letzten Glühwürmchen noch Ja, kurz. ich habe ihn jetzt gerade erst wieder geguckt. Der Film, also ich schaffe es nicht, nicht zu heulen. Also keine Chance. Also ich habe diesmal wirklich, habe ich eher auf die Timecodes geachtet, also ab wann es immer schlimm wurde. Und es gab so zwei Momente, wo es schwierig wurde, wo es aber ging. Und dann dachte ich mir, hey, okay, vielleicht schaffst du es dieses Mal. Und dann, ich glaube, bei 1 Stunde 15 Minuten fertig. Keine Chance mehr gehabt. Also da ging es dann los. Ich will es gar nicht spoilern, falls man den noch guckt. Aber es ist ein Film, der mich jedes Mal emotional fertig macht. Aber ich habe eben dieses Jahr dann viele andere nachgeholt, die ich noch nie gesehen hatte tatsächlich. Es sind alles genauso Klassiker. Also ich habe das Wandelnde Schloss noch nie gesehen gehabt. Den habe ich nachgeholt. Da auch Shoutout an Anni, Anime Anni, die mir den näher gebracht hat. Da auch meine Lieblingsfigur, eine meiner Lieblingsfiguren in allen Ghibli-Filmen war einfach der Feuerdämon aus Das Wandelnde Schloss. Es war einfach nur eine Flamme, die im Ofen lebt und Kohle frisst und so, fand ich einfach großartig. Dann auch Pompoko habe ich nachgeholt, auch durch Anni. Der weirdeste Ghibli-Film ever, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, den habe ich tatsächlich, ich glaube, den habe ich auch letztes Jahr gesehen, weil die ganzen Ghibli-Filme sind auf Netflix gekommen, genau, und da habe Ganz ich. genau, deswegen habe ich auch gedacht, mache ich das endlich mal, weil die jetzt alle verfügbar sind. Und das sind ja einfach so komische Waschbären oder so, die einfach mit ihren riesen Klöten die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Und ja, es ist wirklich so, man sieht die ganze Zeit ganz betont ihre Eier. Keine Ahnung warum, es ist einfach so weird. Und irgendwie haben die auch magische Fähigkeiten mit ihren Eiern. Und das ist, also Pompoko ist ein komplett stranger Film. Die Chronik von Erdsee habe ich auch noch geguckt. Den habe ich, ja, der war okay, aber da habe ich immer das Gefühl gehabt, man guckt hier Teil 3 aus einer Trilogie oder so. Ja, ne, ich dachte auch, habe ich da irgendwie schon was verpasst oder keine Ahnung, ich war auch verwirrt, aber. Nee, es scheint auch wirklich so zu sein. Ich habe da nachgelesen, scheinbar ist das ein Teil aus dieser größeren Fantasy-Story und sie haben einfach nur einen Teil davon als Film gemacht. Ganz Das ist komisch. ja diese Erdsee-Saga, also das kenne ich ja, das ist so ein, aus Ja. England kommt das, glaube ich, oder? Das ist doch so König Ich Arthur weiß dann auch. es gar nicht mehr genau. Kann schon sein, ja. Ja, dann zwei habe ich noch und zwar Kikis kleiner Lieferservice, den ich auch einfach schön fand. Es war einfach ein niedlicher kleiner Film, der ja irgendwie auch ein bisschen Burnout thematisiert. Diese kleine Hexe, die ihren Lieferservice hat und es einfach gar nicht packt. Und wirklich ein Highlight für mich, den ich eben, es haben so oft Leute schon gesagt, dass der toll ist. Und ich habe ihn dieses Jahr erst geguckt und habe ihn mir dann sofort gekauft, Wie der Wind sich hebt. Das ist ja der aktuell zumindest letzte Film, den Hayao Miyazaki als Regisseur gemacht hat. Und ich war völlig baff. Also ja. Wie der Wind sich hebt, ist so ein starker Streifen, ganz bewegend und auch sehr erwachsen. Also ich glaube, das ist auch so der, wo ich das Gefühl habe, dass der wirklich auch gar nicht mehr wirklich für Kinder geeignet ist, nee, weil der auch einen historischen Kontext hat, einen echten. Und das, glaube ich, für Kinder ist da jetzt auch nicht mehr so viel Unterhaltsames mit drin. Der ist unglaublich schön animiert, aber es ist einfach eine sehr erwachsene Geschichte, die dir erzählt wird. Aber so, also ich habe den Film, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich den auch geliebt. Ich mag so Filme, die so vor sich hinlaufen. Jetzt nicht im Sinne von langweilig vor sich hin, sondern der lebt halt sein Leben und hat jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, es gibt jetzt keine großen Plotpoints oder so, sondern das läuft halt alles so dahin und er hat diese Atmosphäre, bringt er einfach so rüber, auch mit dem Fliegen und mit seinen Träumen, die er da immer hat. Ja, also ich glaube, nach dem Film bin ich halt auch immer dann erstmal da gesessen und dachte, ach, das war jetzt eigentlich ganz geil. Ja, nee, also unglaublich melancholische Stimmung auch und ich bin auch ein Sucker für sowas, ich liebe das und richtig, richtig starker Film, der Hammer. Ja, das stimmt. Ja, das also von meiner Seite war es eigentlich mit so den Sachen, die ich bewusst nachgeholt habe. Ansonsten habe ich jetzt noch angefangen, auch dank dir mit Andrei Tarkovsky, einer der großen russischen Regisseure. Sehr unzugängliche Filme eigentlich. Und ich habe jetzt nur den ersten geguckt von den drei, die du mir leihen konntest. Stalker habe ich mir angeschaut. Mhm. Ich verstehe, warum es absolut Kult ist oder warum es auch bedeutsam ist. Aber holla, das ist schon richtig anstrengend und das ist schon ein richtiges Kunstkino. Ja. Aber ich habe trotzdem Bock, tatsächlich die anderen auch noch anzugucken, weil man merkt schon, dass man da was Einzigartiges guckt. Ja, es wird ja auch, also wenn man irgendwie sich ein bisschen mit Filmen beschäftigt, der kommt halt immer wieder auf, der Name, und dann ja, denkt man sich, das müsste ich jetzt eigentlich doch mal angucken, aber ja. Russische Kunstfilme, ich habe da auch noch einen im Regal stehen. Russischer Schwarz-Weiß-Film, 3 Stunden lang, es ist schwer, ein Gott zu sein. ja, ich habe mir den gekauft, weil ich dachte, jetzt bin ich mal motiviert und gucke mir den an, aber... Ist das nicht der, den du mir auch geliehen hast? Ist der bei dir? Ja, ich glaube, der ist bei mir. Ich glaube, den hast du mir mit dazugelegt. Ich weiß auch noch nicht, was das ist. Ich habe ihn noch nicht angetraut. Ja, ich habe es auch noch nicht geschafft. Ich dachte, vielleicht machst du erstmal so Testosteron. Ich bin das Versuchkaninchen und dann schauen wir mal, ob das ist. So, ja. Ja, sonst... Ja. Ich glaube, ich habe sonst nichts mehr irgendwie, was ich nachgeholt habe oder so. Zumindest fällt mir das. Nee, ich glaube, ich bin auch vollkommen durch. Ich glaube auch, wir haben eine stolze Länge hinbekommen dieses Mal wieder. Ja, das war ja schon fast Batman vs. Superman-Länge hier. Nee, also ich glaube, da ist auch wirklich wieder für jeden was dabei. Ich glaube, dass wir haben da immer ja eine breite Mischung durch unser Geschmack ist ja auch nicht überall der gleiche. Das ist ja genau das Gute, dass man so ein bisschen breitere Vielfalt bekommt. Und dass man eben, also eben auch 2020 gab es ja tolle Filme und auch sehr unterschiedliche Sachen zu sehen. Man muss halt wissen, wo man suchen muss. Und deswegen ist es ja auch super gut, dass es so einen Podcast gibt, der das alles komprimiert aufbereitet. Ja. Das muss ich jetzt jede Folge bitte anhören. Ja, natürlich. Jetzt alles nochmal rückwirkend. Ja. Ich finde es schade, dass ich dieses Jahr irgendwie nicht so eine mega hart abgespacede Indie-Perle irgendwie vorstellen kann, die ich irgendwo gefunden habe, von der niemand irgendwas gehört hat. Damit habe ich mir auch gerechnet. Eigentlich ist das immer dein Ressort, dass du irgendwas bringst, was man noch... Aber ich meine, am ehesten würde ich sagen, ist es ja irgendwo auch Berlin-Alexanderplatz gewesen. Den hast du mir auch ans Herz gelegt und das ist definitiv ein Film, also gerade diese Neuverfilmung, den haben, glaube ich, jetzt nicht viele auf dem Schirm gehabt. Ja. Und das ist schon auf jeden Fall ein anspruchsvoller und spezieller Film. Ja, nächstes Jahr dann wieder. Dann komme ich Hardcore-Debris daher. Aber gut. Ja, mal gucken, ob wir jetzt dann dieses Jahr zumindest ein paar der Sachen erleben dürfen, die ausgefallen sind. Also Wes Anderson habe ich schon richtig hart Bock drauf, ich sag's ehrlich. Ich brauche den. Mein Ding ist auf jeden Fall Dune. Ja, auch. Also Dune... Ja, schon auch. Ich bin ja einer der wenigen, der nicht der größte Timothy Chalamet-Fan ist. Er ist ein netter Typ, aber er wird mir eindeutig im Internet zu overhyped. Ja. So, es ist einfach ein netter Dude, der in coolen Filmen dabei ist. Also, macht mal nicht mehr aus ihm, als er ist. Also, dafür ist er noch, finde ich, tatsächlich zu jung und dafür hat er jetzt noch nicht... muss er erstmal 10 Jahre am Stück abliefern, muss ich sagen, dafür, dass er diesen Kultcharakter verdient hat. Ja, so eine wirklich krasse Vita hatte er eigentlich auch noch nicht, so, keine Ahnung. Also, eine wirklich große Rolle war halt Call Me By Your Name. Ja, und jetzt, er ist halt immer wieder dabei irgendwo in Sachen. Ja, genau. Ne? Als Nebencharakter, aber so als Hauptdarsteller ist jetzt Dune, glaube ich, eine seiner, also ist seine erste richtig große Rolle, oder? Gefühlt auch, ja, er ist ja dann in dem Wes Anderson-Film ist er ja auch drin, dann in den neuen. Und eben rückwirkend merkt man es manchmal. Er ist ja auch in Interstellar, ist er ja auch Ja. der junge Sohn von Matthew McConaughey und so. Also er hat einfach, vielleicht hat er einfach einen krass guten Agenten, dass er immer in so sehr prestigeträchtigen oder auffälligen Filmen auftaucht. Ja. Aber ja, wie du sagst, er ist jetzt nicht so oft der Hauptfokus eigentlich bisher gewesen und dafür wird er schon krass abgefeiert. Ja, zum Beispiel auch ein Lady Bird, da kommt ja auch kaum vor, aber ist halt dabei. Ja, Aber genau. ja. Ja. Okay, Tobi, dann vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ja, gerne. Zweieinhalb Stunden, das ist eine stolze Länge. Das hat man mir schon öfters gesagt. Okay, ja, nicht schlecht. Das ist doch das richtige Schlusswort, finde ich. Dem schließe ich mich jetzt einfach nur an. Und dementsprechend danke, dass du dabei warst. Und das war's wieder vom Toffer Podcast. Und mal gucken, was dieses Jahr dann noch so alles für den Podcast möglich ist. Es sind ja ein bisschen weniger Folgen in letzter Zeit geworden. Auch einfach viel zu tun. Aber so ganz sterben lassen will ich das nicht. Ich habe da immer noch sehr viel Bock drauf. Und vielleicht klappt es ja zu zweit auch mal wieder, dass man einen Film bespricht, einen einzelnen. Das wäre schön. Ja, super. Das war's vom Top-Podcast. Bis zum nächsten Mal.